Dann sind wir jetzt soweit. Mit einem kleinen bisschen Verspätung starten wir jetzt die Veranstaltung. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid, vor allem auch, dass Sprecherinnen da sind und dass ihr zugesagt habt, hier heute an der Veranstaltung teilzunehmen. Freut uns sehr. Die Podiumsdiskussion hat das Thema Gender und die Linke und ist eine Veranstaltung von der Platypus Affiliated Society. Die Platypus Affiliated Society ist ein internationales Projekt zur Selbstbildung. Wir organisieren Lesekreise, eine deutsch- und englischsprachige Zeitschrift, die Platypus Review, findet ihr dort auf dem Infotisch, könnt ihr euch mitnehmen. Ist frei, könnt ihr einfach mitnehmen. Wir haben einen Podcast, der heißt Should Platypus Says? Und wir organisieren wöchentliche Coffee Breaks, immer freitags 15 Uhr in der Lukas-Bäckerei am Augustusplatz. Falls ihr Lust habt, vorbeizukommen, reden wir so über tagesaktuelle politische Themen. Und wöchentliche Lesekreise. Wir haben den Lesekreis Was ist revolutionärer Marxismus? Der findet immer dienstags und donnerstags abends statt. Für nähere Infos könnt ihr unsere Website besuchen. www.platypus1917.org. Genau, und dann zur Veranstaltung heute. Auf dem Podium sitzen Roswitha Scholz, Sarah Rukai und Stefan Hein. Sarah Rukai ist freie Autorin, schreibt unter anderem für die FAZ, Jungle World und im Freitag. Diesen Sommer erscheint ihr Buch Die Antiquiertheit der Frau, von der Rebellion zur Reaktion, das feministische Subjekt verschwindet. Mit den Texten über den Unterschied zwischen der zweiten Frauenbewegung und dem heute waltenden Gender- und Queerfeminismus, Kümmerformen von Aufklärung und Frauenemanzipation, darüber, dass kein Mensch identisch mit sich selbst ist und Emanzipation nichts Solidarisches hat, sondern einen erst recht vereinzelt und auf die je eigene Urteilsfähigkeit zurückwirft. Roswitha Scholz ist linksfeministische Theoretikerin. Sie arbeitet in der Redaktion der Theoriezeitschrift Exit und hat Bücher über das Geschlechterverhältnis im Kapitalismus und zum Thema Rasse, Klasse, Geschlecht veröffentlicht. Stefan Hein ist wohnhaft in Berlin, ist Platypus-Mitglied und hat seine Masterarbeit in Psychologie über den historischen Zusammenhang von Psychoanalyse und Genderkonzeption geschrieben. Und was? Genderkonzeption. Ah ja. Genau. Ich werde jetzt nochmal, um uns alle ein bisschen ins Thema zu bringen, die Beschreibung der Podiumsdiskussion vorlesen. Und anschließend werden wir mit den Eingangsstatements beginnen. Alle haben die Zeit von 10 Minuten, maximal 12, ein Eingangsstatement vorzutragen. Anschließend gibt es nochmal Zeit für Rückfragen innerhalb des Podiums und danach würden wir das ganz gerne öffnen. In der Mitte des Raums befindet sich ein Zuschauermikro, dort könnt ihr euch dann quasi der Reihe nach aufstellen und eure Fragen stellen. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt euch die gleich auf, dass ihr sie dann am Ende auch stellen könnt. Die Beschreibung. Die Idee einer Befreiung der Geschlechter datiert hier zurück vor dem Marxismus. Es waren utopische Sozialisten wie Charles Fourier und Mary Wollstonecraft, die formulierten, dass das Versprechen von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit der bürgerlichen Revolution nur von Bedeutung sei, wenn es alle Menschen beträfe. Diese Forderung nahm der historische Marxismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in der Frage nach der Befreiung der Frau auf und versuchte, sie in der proletarischen Weltrevolution umzusetzen. Nachdem der Versuch einer solchen Revolution in den Jahren 1919 bis 1923 als gescheitert galt, schien Fragen nach Geschlecht von geringer Bedeutung für die Überreste marxistischer und sozialistischer Politik. Es war die neue Linke, die Fragen nach Sexualität und Geschlecht erneut aufwarf und als Kritik des Marxismus in Stellung brachten, da dieser die Themen vernachlässigt habe. Die zweite Welle des Feminismus, die sich aus dem gescheiterten Projekt der neuen Linken ergab, war desillusioniert. Eine Befreiung aller Geschlechter wurde gelesen als eine Betäubung gegen die realen Machtverhältnisse eines jahrhundertealten Patriarchats. Eine Befreiung der Geschlechter könne nicht bis zu einer imaginierten Diktatur des Proletariats vertagt werden. Doch bereits bald darauf zeichneten sich auch innerhalb des Feminismus ideologische und politische Differenzen und Konflikte ab. Der in den 1950ern vom Psychologen John Monnet eingeführte Begriff Gender der die psychische und soziale Dimension des Geschlechts betont, hielt Einzug in feministische Diskussionen, am prominentesten vielleicht in Judith Butlers Gender Trouble. Spätestens seit dem Zeitpunkt erscheint der Begriff Gender zunehmend das politische scheint der Begriff Gender zunehmend politische Bedeutung zu erhalten, auch und vielleicht besonders innerhalb der Linken. Als Begriff scheint er traditionelle Grenzen zwischen den Geschlechtern einzureißen, aber auch neu zu errichten. Und auch für die Linke ist Gender ein Zankapfel, über dessen korrekte Beurteilung sich Gruppen und Zeitungen spalten. Ist Gender eine Leerstelle des Marxismus, die nur durch neue Formen der Theorie komplettiert werden kann? Welche politische Bedeutung hat der Begriff Gender für die Linke heute? Wie steht es um Genderbefreiung mehr als 30 Jahre, nachdem sie als politisches Projekt ausgerufen wurde? Was hat die Linke gelernt aus den 200 Jahren Kampf um die Befreiung der Geschlechter? Welche politische Rolle käme Gender in einem Kampf um die Emanzipation der Geschlechter zu? Ich würde Sarah bitten, vielleicht mit dem Eingangsstatement zu beginnen, danach Roswitha und dann Stefan. Ja. Ja, okay. Also, hört man mich? Okay. Ja, ich verlese jetzt einfach mal Konturen von einem Text, wo ich auf den Unterschied zwischen der sozial ausgerichteten Geschlechterforschung und der heute waltenden Gender- und Queer-Studies eingehe. Und ihr hattet ja eingangs auch ein paar Fragen gestellt, auf die ich dann später nochmal gesondert eingehen werde. Ja. Seit einiger Zeit lässt sich in der Geschlechterforschung die Tendenz beobachten, die Vorgeschichte der eigenen Disziplin gerade dadurch zum Verschwinden zu bringen, dass sie als Erbschaft beansprucht wird. Neuere Publikationen wie Queering Gender als Bestandteil spätkapitalistischer Subjektivierung von Tove Soiland oder Natur und Gender Kritik eines Machbarkeitswahns von Christoph Türke zeugen jedoch durchaus von einem Bewusstsein dafür, dass die Genderforschung die Geschlechterforschung der 80er und 90er Jahre als Paradigma ersetzt und einen neuen Konsens gestiftet hat, der die Klassifikation der Queer Theory als subversiv oder fortschrittlich zunehmend lächerlich erscheinen lässt. Ausschlaggebend für diesen Wandel ist die Auflösung der von Queer-Theoretikern als repressiv abgelehnten Annahme einer konstitutiven Zweigeschlechtlichkeit der Menschen zugunsten eines geschlechterpolitischen Identitätenbaukastens, aus dem sich das zerfallende postmoderne Subjekt immer wieder neu zusammenflicken soll. Als non-binär, queer, femme, demi, sapio oder asexuell, um nur einige der immer spezialistischeren Begriffskonstruktionen zu nennen. Für die Geschlechterforschung bedeutete dieser Wandel, dass die Kategorie Mann oder Frau, ja im Grunde die Kategorie Geschlecht überhaupt, nicht länger vorausgesetzt werden dürfe. Auch nicht zu dem Zweck, die daran anknüpfenden Rollenmuster zu analysieren. An die Stelle des feministischen Subjekts ist heute die Performität aller möglichen Identitäten getreten, mit denen herzhaft gespielt und um die vielfältigsten Geschlechterpronomen gewetteifert wird. In Zeiten des flexibilisierten Spätkapitalismus die vereinzelte Identität, die schlechterdings gefragte Bastion. Stand der postfeministische Avantgardismus der 90er Jahre, also das, was auch Butler geprägt hat, schon für den Niedergang der weiblichen Emanzipation, weil er Frauen nicht länger zur politischen Referenz- und Analysekategorie erheben wollte, radikalisieren sich seine heutigen Epigonen in genau diesem Punkt weiter. Zu beobachten sind die daraus hervorgehenden Deutungsfäden um die angemessene Definition von Geschlecht zwischen Queer-Aktivisten und ihren radikal-feministischen Antipoden, also radikal-feministisches, so das, was sich um Alice Schwarzer, Emma und so weiter formiert. Und die halten eben an der biologischen Fundierung des Geschlechterbegriffs fest. Und Gender meint ja im Grunde die soziale Dimension, also das, was erlernt ist, aber das ist heute auch ein bisschen komplizierter. War man früher geübt in der Neutralisierung von Personen als Trägern einer spezifischen Funktion, so lernen wir heute, sie zu sexualisieren. Bei Männern, die ungebrochen für den Normalfall zu stehen scheinen, vollzieht sich dieser Prozess verallgemeinernd und unter Absehung ihrer eigentümlichen Männlichkeit. Frauen hingegen werden als relationales Gut betrachtet, gewertet und feinsäuberlich dekonstruiert, bis nichts mehr von ihnen übrig bleibt. Oder, um es mit dem Existenzialgebot von Lacan zu formulieren, La femme n'existe pas. Auch Judith Butlers Dekonstruktion des biologischen und kulturellen Geschlechts zielt sonderbarerweise immer auf die Frau, so als gäbe es sie tatsächlich nicht oder nur als schaurige Fantasie eines omnipotenten Patriarchats. Mythen mögen wirksam sein, klärend oder gar aufklärend ist ihre Dauerpflege gleichwohl nicht. Seit die Wahrheitssuche, also durch soziologische Phrasen und Sprechorte ersetzt wurde, steht das subjektive Gefühl und die Identität im Vordergrund. Sind es die richtigen, werden fixe identitäre Sehnsüchte und kulturelle Differenzen gerade nicht fluide, sondern zum neidisch bewachten Besitzstand. Und so stellte die sonst so kultursensible Genderwissenschaftlerin Sabine Haag die aberwitzige Behauptung auf, sie verfüge aufgrund ihrer saarländischen Herkunft vielfältige Migrations- und Fluchterfahrungen. Als sich Ende der 90er Jahre die Gender Studies auch an deutschen Universitäten als Fach konstituierten, hat man sich ob der schon damals durch die von Butler oder Edward Said bekundete Vorliebe für den Opfer-Dschihad und konstruktivistischer Sprachmagie noch mit psychoanalytischer und sozialgeschichtlicher Geschlechterforschung auseinandergesetzt, um die Auswirkungen geschlechterspezifischer Erziehung auf politische Weltanschauungen zu untersuchen, die die Queer Theory nicht in den Blick nahm. Zwei Jahrzehnte später lässt sich kaum mehr ein Interesse an solchen Zusammenhängen feststellen. Ausgehend von den amerikanischen Cultural Studies und ihrer breiten Rezeption poststrukturalistischer Theorien hat sich vielmehr eine Skepsis gegenüber sozialhistorischen Analysen etabliert. Ganz allgemein wird den Sozialwissenschaften seitens der Cultural und Gender Studies vorgeworfen, sich an der Konstruktion binärer Kategorien zu beteiligen, statt diese zu dekonstruieren. Für die ältere feministische Theorie, die geschlechterspezifische Ungleichheit in gesellschaftlichen Verhältnissen begründet sah, war es indes selbstverständlich, dass die Verhältnisse selbst und nicht etwa deren Theoretisierung oder Verbalisierung das Geschlecht hervorbringen. Und zwar auf Grundlage der materialen ersten Natur, zu der auch die von der Gesellschaft überformte, aber eben nicht erzeugte Geschlechtsnatur gehört. Während der 68er-Bewegung avancierte die Aussage von Simone de Beauvoir, man werde nicht als Frau geboren, sondern von der Gesellschaft zur Frau erzogen, zu einem Gemeinplatz der zweiten Frauenbewegung. Wenngleich das konkrete Verhältnis zwischen biologischem Geschlecht und sozialem Geschlechtscharakter schon damals wenig interessierte. Zwar wurde Beauvoirs Gedanke sowohl von der zweiten Frauenbewegung unter der Meinungsvorherrschaft von Alice Schwarzer wie auch später von Judith Butler aufgenommen. Während die zweite Frauenbewegung jedoch das Frausein als von der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossene Erfahrung essentiell auflud, führte Butler die berechtigte Kritik an solcher Geschlechteraffirmation ad absurdum, indem sie die evidente Tatsache biologischer Geschlechtsmerkmale leugnete und so die leibliche Dimension des Körpers von der gesellschaftlichen Frauwerdung entkoppelte. Bis ins 20. Jahrhundert und heute als progressiver Butlerismus bemäntelt, lastet ein geradezu überwältigender Überbau von philosophischen, psychologischen und politischen Rationalisierungsversuchen auf dem weiblichen Körper, allesamt mit dem Ziel, die Frau als Menschen zweiter Klasse zu kategorisieren. Sowohl die zweite Frauenbewegung als auch ihre akademische Fortsetzung in den Gender- und Queer-Studies müssen sich dazu verhalten, dass eine Konvergenz ihrer Ansichten mit der Entwicklung des Kapitalismus in der bürgerlichen Epoche besteht. So lässt sich eine zwiespältige Affinität ihrer meist kapitalismuskritisch vorgetragenen Forderungen zur meist als Neoliberalismus etikettierten Erneuerung des Kapitalismus feststellen, der die Möglichkeit zur Entfaltung der Frau als Subjekt in der Zerstörung vormoderner, feudaler Verhältnisse erst geschaffen hat, zugleich aber neue Zwänge an deren Stelle treten ließ. Also es ist ja auch interessant, dass sozusagen die Queer Studies just zu dem Zeitpunkt populär wurden, als der Spätkapitalismus sowieso fluide und immer zu flexible Subjekte gefordert hat. Und diese historische Konvergenz wird meist nicht gesehen, trotzdem gilt das als irgendwie radikaler Ansatz, obwohl ich sagen würde, das ist die krasse Affirmation der Marktanforderungen, die heute an uns sowieso als auch geschlechtslose Marktteilnehmer gestellt werden. Ja? Frauen werden ja auch sozusagen integriert in den Arbeitsmarkt, aber halt doppelt belastet, weil sie natürlich auch kostenlose Care-Arbeit und Pflegearbeit leisten. Naja, ich mache einfach mal weiter, es ist ja nicht so viel Zeit. Die Historikerin Barbara Duden bemerkte ganz in diesem Sinn in ihrem 1977 im Kursbuch erschienenen Essay Das schöne Eigentum, die bürgerliche Gesellschaft würde die Unterdrückung der Frau lediglich nivellieren, statt sie abzuschaffen. Der Gegensatz zwischen männlichem Leistungsdenken und der für Frauen zugedachten Rolle als Gattungswesen habe immer mehr Frauen im Aufbegehren gegen die eigene Ich-Schwäche ermutigt, andererseits aber die Annahme populär gemacht, mit der Verallgemeinerung einst männlicher Rollenbilder sei bereits reale Gleichberechtigung hergestellt. Also natürlich ist die männliche Subjektwerdung einfach eine Form der bürgerlichen Emanzipation. Wie die Sozialhistorikerin Claudia Honegger in ihrem 1991 erschienenen Buch Die Ordnung der Geschlechter hat sich Duden im Gegensatz zu Butler und ihren Adepten mit der Geschichte der Gynäkologie beschäftigt, die wesentlich ist, um das Verhältnis von erster und zweiter Geschlechtsnatur zu analysieren. Beide deuten die Gynäkologie als Institution, die die stärkere Kontrolle der Frauen über die erste Natur hätte ermöglichen können, stattdessen aber eine Agentur zur Kontrolle weiblicher Sexualität geworden ist, und fragen nach den historischen Gründen dafür. Die Gebärfähigkeit der Frauen erkannte schon Engels in Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats als ursächlich für die frauenverachtenden Praktiken, die es bis heute überall auf der Welt gibt. Die Zwangsuntersuchungen und das Verbot von Verhütung in Rumänien, weibliche Genitalverstümmelung in islamischen Ländern, die Sterilisierung armer Frauen in Südamerika. Um solche Praktiken kritisieren zu können, muss man jedoch einen Begriff davon haben, welches Verhältnis zwischen Geschlechtsnatur und Gesellschaft in den je verschiedenen Kulturen besteht. Und das ist eben auch ein Begriff, um den man sich bringt, wenn man wie der Queer-Feminismus Natur und damit eben auch die Geschlechtlichkeit der Menschen als reine Begriffsfiktion abtut. Weil damit geht ja auch gleichsam das Subjekt des Feminismus, nämlich die Frau, verloren. Und in der Tat ist durch die Auflösung der Konkurrenzwirtschaft der Handlungsspielraum von Frauen innerhalb dieser gewachsen. Statt angesichts dieses Fortschritts die Emanzipation der Geschlechter zu verwirklichen, wurden jedoch zuvor bestehende Zwänge neu austariert oder, wie Feministinnen das inzwischen selber nennen, ausgehandelt. So müssen sich Frauen am männlichen Subjekt orientieren, um nicht in ihre weibliche Subjektivität eingeschlossen zu werden. Umgekehrt müssen aber auch Männer kommunikativ, weich und sensibel ihre neuen Rollen einstudieren, um Anerkennung zu erlangen. Also ich meine, dieses Macho-Ding ist ja schon anachronistisch. Ich frage mich auch, warum das immer ausgerufen wird. Also es ist heute diese Dethematisierung der Geschlechtlichkeit, die eine neue Hierarchisierung zwischen den Geschlechtern befördert. Nur so lässt sich erklären, dass Alice Schwarze noch um die Jahrtausenderwende von der Emma-Kritikerin Katharina Rutschki für ihren moralischen Übereifer auf Nebenschauplätzen wie dem Sexismus weiblicher Mode belächelt wurde, ihre Polemiken gegen den frauenfeindlichen Alltag in islamischen Ländern aber kaum würdigte. Heute gilt Schwarzer dem Queer-Feminismus als glühende Rassistin und Biologistin, während der Intersektionalismus statt im Namen von Freiheit und Gleichheit im Dienste der Minderheiten tätig ist und so erst recht die ewige Festschreibung von Ungleichheit betreibt. Also die Differenz müsste ja eigentlich abgeschafft werden, statt irgendwie die Identität als unbedingt zu respektierende Annahme zu etablieren. Und ich würde sagen, zu untersuchen, wie es zu diesem Zerfallsprozess der Frauenbewegung, die es ja gar nicht mehr gibt, weil sie hat sich ja dem Queer-Begriff untergeordnet. Der kennt weder Frauen, der kennt auch kein geschlechtliches Begehren, also auch kein homosexuelles Begehren. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, dass sich eine autonome Frauen- und Schwulenbewegung, wie es sie ja schon lange nicht mehr gibt, gar nicht erst formieren kann. Und, wie gesagt, um das untersuchen zu können, muss es auch eine begriffliche Bestimmung von Geschlechtlichkeit und die Untersuchung der empirischen Lebenswirklichkeit von Männern und Frauen in verschiedenen Milieus und Kulturen geben. Und mit der Marginalisierung der Geschlechterforschung durch die Queer Theory wird solchen Bestrebungen zunehmend die Grundlage entzogen. Ja. Okay, danke. Ja, also meine Ausführungen, die nehmen zum Teil auch Sachen auf, also oder es überschneiden sich mit Sachen, die du auch gesagt hast, aber sie unterscheiden sich auch. Ich fange jetzt einfach mal an. Zweifellos sind die Reproduktion und die entsprechenden Sorgetätigkeiten traditionellerweise eine Leerstelle im Marxismus. Die sogenannte Frauenfrage wurde, ja, genau, ich weiß schon. Hab da gesagt am Anfang, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ja, alles gut. jetzt ja. So, oder? Ja. Die sogenannte Frauenfrage wurde bekanntlich als Nebenwiderspruch behandelt. Hier legte die zweite Frauenbewegung Widerspruch ein. Gender nun wurde erst in den 1990er Jahren hegemonial. Mann-Frau ging davon aus, dass Geschlecht sprachlich hergestellt wurde. Dies galt noch für die körperliche Dimension. Die materielle Ebene wurde de facto weggestrichen. Dieser Paradigmenwechsel dürfte auch mit dem Aufstieg des Neoliberalismus und dem sogenannten Casino-Kapitalismus zu tun haben, der nun Flexi-Identitäten erforderte. Die traditionellen Geschlechtsrollen waren unzeitgemäß. Seit etwa Mitte der Nullerjahre erleben wir nun eine Marx-Renaissance und damit auch wieder einen Einzug marxischer Theorie in den Feminismus im Gefolge von Krisen, insbesondere dem Crash 2008. Nun wird auch der Körper wieder vermehrt thematisiert. Systematisch wird diese Dimension im akademischen Marx-Diskurs jedoch eher zögerlich einbezogen. Also mit Marx-Diskurs meine ich jetzt, wenn es den Marxismus im Allgemeinen geht und die vor dem Hintergrund bestimmte Gesellschaftsanalyse. Im Linksfeminismus stehen sich heute grob gesagt zwei Richtungen gegenüber. Die eine verficht einen materialistischen Feminismus, die andere einen dekonstruktivistischen Gender- und Queerfeminismus. Wobei gesagt werden muss, dass insgesamt ein Schwenk zum Marxismus hin stattgefunden hat. Auch Dekonstruktivistinnen kommen längst nicht mehr ohne eine gewisse Portion Materialismus aus. In den letzten Jahren sind etliche Arbeiten und Sammelbände zum Thema Marxismus-Feminismus erschienen. Reproduktionstätigkeiten, Care, Frauenunterdrückung werden heute wieder problematisiert. Allerdings besteht in einigen dieser Arbeiten die Tendenz, entsprechende Tätigkeiten wieder der mehrwertbildenden Arbeit nachzuordnen. Man scheut sich auch nicht, Konzepte eines Steinzeitmarxismus auszugraben und sie feministisch anzureichern, wobei, wenn man genauer hinguckt, die Frauenfrage, in Anführungsstrichen, dann doch wieder zum Nebenwiderspruch verkommt. Andererseits wird für eine Care-Revolution plädiert, die schon den Vorschein einer anderen Gesellschaft darstellen soll. Care als anderes und minder bewertetes und irgendwie auch anthropologisches Erfordernis scheint dies herzugeben. Bekanntlich tut sich heute eine Kluft zwischen einer Klassenpolitik und einer Identitätspolitik auf, wobei Gender diffus in der Identitätspolitik mit inbegriffen ist. Dabei sind die Begriffe Gender und Identität selbst ins Rutschen geraten. War Identität in den 1990er Jahren verrufen und sollte sie und somit auch eine männliche und weibliche Identität im Gender-Diskurs, wie gesagt, dekonstruiert werden, so greift man heute unter anderem wieder auf Standpunkttheorien zurück. Das heißt, also diese Theorien gehen davon aus, dass ein entsprechendes Bewusstsein aufgrund einer bestimmten sozialen Lage behauptet wird. Also dass zum Beispiel schwarze Frauen und weiße Frauen ob ihrer unterschiedlichen Position ein anderes Bewusstsein und andere Interessen hätten. Ebenso gibt es Tendenzen, einzelne und spezielle Diskriminierungen bis zur Absurdität zu differenzieren. So nach dem Motto, jedem jeder ihre seine eigene Diskriminierungsidentität. Dabei ist der Identitätsdiskurs aus dem linken subkulturellen Milieu oder Milieus ausgebrochen, in denen er seit den 1980er Jahren beheimatet war und ist in die Mainstream-Gesellschaft eingeflossen. Also siehe etwa die Diskurse um Homo- und Transidentität und Ähnliches. Zugleich haben wir die Tendenz, dass von Rechten die alten Geschlechtsrollenmuster behauptet werden. In solchen Widersprüchen zeigt sich meines Erachtens, dass im heutigen Stadium des kapitalistischen, also des kapitalistischen Patriarchats nach wie vor Zwangsflexi-Identitäten legitimiert werden müssen. Andererseits wird aber auch ob der ganzen Prekarität der gesellschaftlichen Verhältnisse Halt gesucht, unter anderem auch in traditionellen Geschlechtsmustern. Prinzipiell leben wir nach der superfluiden Postmoderne in einem Zeitalter der Restauration. Zwar gibt es eine Marx-Renaissance, dabei wird jedoch oft auf verblichene Traditionsmarxismen nicht nur im Feminismus zurückgegriffen, auf einen Klassenmarxismus, der nur oberflächlich und mit Bedeutungsverschiebungen nicht nur in Bezug auf die Klassenkategorie, auf die fundamentale Krise, in der wir uns heute befinden, reagiert. Dabei ist der Zusammenbruch des Ostblocks bis heute in der Linken unaufgearbeitet. Wenn sich heute wieder homophobe Tendenzen und ein Antigenderismus breit machen, hat dies meines Erachtens, was sozusagen die subjektive, die Bewegungsseite betrifft, auch damit zu tun, dass in Queer-Theorie und Queer-Politik nur oberflächlich, die Geschlechterproblematik angegangen haben und sie in einem sprachlich-diskursiven Spiele in die Universum angesiedelt hatten. Also Spiel mit den Zeichen und Identitäten, Crossdressing-Partys und so weiter. Dazu gehört heute auch eine bis ins Groteske gehende Sprachpolitik, die bei weitem nicht ausreicht und zu Verkürzungen führt, ja in ihren Zuspitzungen sogar dazu geeignet ist, autoritären Bedürfnissen entgegenzukommen. Dies müsste sich meines Erachtens ändern. Stattdessen wäre der ökonomisch-soziale, symbolisch-kulturelle und psychosoziale Gesamtzusammenhang in den Blick zu nehmen, um dem Problem beizukommen. Dies gilt ebenso für Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus, Alters- und Behindertenfeindlichkeit, aber auch ökonomisch-soziale Ungleichheiten, die eben nicht mehr mit dem alten Klassenbegriff abgedeckt werden können. Entscheidend ist hier, dass nicht nur mit einem feministischen, sondern einem linken Abstraktionstabu überhaupt zu brechen ist, dass Klasse oder andere Identitäten zum theoretisch-analytischen Ausgangspunkt macht. Aufgrund eines gigantischen Problemdrucks, Klimakrise, Wohnungsnot, Care-Krise, Corona-Krise, ökonomische Krise, Ukraine-Krieg und so weiter, scheint Aktionismus und Praxisorientierung angesagt, wobei sich linke und feministische Theoriebildung sich oft primär als Dienerin von Praxis versteht. Ich denke jedoch, dass es höchste Zeit ist, einen Schritt zurückzutreten und die gesellschaftliche Totalität in der historischen Dimension in kritischer Distanz in den Blick zu nehmen und dabei auch wesentlich dem hierarchischen Geschlechterverhältnis, das also in Gender-Theorien keineswegs abgedeckt ist, und sogenannten Minderheiten Platz einzuräumen. Angesagt ist dies deshalb, weil die Linke, um es mal so ganz pauschal auszudrücken, in einer tiefgreifenden Krise steckt, die sich heute, siehe unter anderem den Rechtsruck, immer mehr zuspitzt. Entscheidend wäre es auch hier, ein Querdenkertum zu bekämpfen, das ein Türöffner nach rechts ist. Dies schließt ein praktisches Engagement keineswegs aus, jedoch muss dies in einem übergreifenden Gesamtzusammenhang reflektiert werden, wobei Theorie der Praxis nur nützen kann, wenn sie sich nicht von vornherein mit dieser gemein macht. Ich selbst habe versucht, mit meiner Wertabspaltungstheorie einen Beitrag zu einer solchen Theoriebildung zu leisten, die, sehr grob gesagt, den Zusammenhang Produktion-Wert und Reproduktion-Abspaltung in dialektischer Vermittlung zum Ausgangspunkt nimmt und dabei zugleich aufzeigt, dass über eine Kritik der Identitätslogik und eine damit verbundene Kritik des männlichen Subjekts bzw. männlichen Erkenntnissubjekts, das mit dem Wertabspaltungsverhältnis gesetzt ist, dieses Verhältnis aus seinem Innern heraus gezwungen ist, sich selbst zu relativieren und auch anderen sozialen Disparitäten als dem hierarchischen Geschlechterverhältnis Raum zu geben. Darauf kann ich hier leider nicht näher eingehen und diese Theorie hier in all ihrer Komplexität entfalten. In meinen notgedrungen kurzen Ausführungen war ich gezwungen, weit auszuholen, da man meines Erachtens nicht einfach multiple-choice-artig ein Kästchen ankreuzen kann, bin für oder gegen Gender. Ebenso wenig kann man den Komplex die Linke und Gender verdinglichend behandeln, indem man die Linke und das Geschlechterverhältnis in ihr separat behandelt. Dieses Thema ist, wie wir alle wissen, schon immer in einen gesamtgesellschaftlichen, historisch gewordenen Komplex eingebettet. So. Bist du für oder gegen queer? Wir werden es rausfinden, vielleicht. Das wusste ich jetzt auch nicht. Also, ich spreche über Marxismus und Gender. Auf dem Antlitz der Natur steht Geschichte in der Zeichenschrift der Vergängnis, Theodor Adorno. Die Linke ist eine politische Tendenz der bürgerlichen Gesellschaft, die deren revolutionäre Tendenz am radikalsten verfolgte und politisch umzusetzen versuchte. Ich werde heute spezifisch über eine spezielle Strömung innerhalb der Linken sprechen, den Marxismus. Der historische Marxismus begriff sich als die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden. Kritik bedeutet, ein Objekt unter den Bedingungen seiner Möglichkeit zu einer Transformation zu passen. Kritik will die inneren Widersprüche eines Objekts entwickeln, um das Potenzial seines zu etwas anderem Werdens zu entwickeln. Für Marx war die Totalität der menschlichen Lebenswelt durch den Menschen selbst erzeugt, Produkt seiner Arbeit, auch wenn der Mensch sich dessen nicht stets bewusst sei. In den ökonomisch-philosophischen Manuskripten schrieb er: Das Tier ist unmittelbar eins mit seiner Lebenstätigkeit. Es unterscheidet sich nicht von ihr. Es ist sie. Der Mensch macht seine Lebenstätigkeit selbst zum Gegenstand seines Wollens und seines Bewusstseins. Er hat bewusste Lebenstätigkeit. Es ist nicht eine Bestimmtheit, mit der er unmittelbar zusammenfließt. Die bewusste Lebenstätigkeit unterscheidet den Menschen unmittelbar von der tierischen Lebenstätigkeit. Eben nur dadurch ist er ein Gattungswesen. Oder er ist nur ein bewusstes Wesen, das heißt, sein eigenes Leben ist im Gegenstand, eben weil er ein Gattungswesen ist. Nur darum ist seine Tätigkeit freie Tätigkeit. Die entfremdete Arbeit kehrt das Verhältnis dahin um, dass der Mensch eben, weil er ein bewusstes Wesen ist, seine Lebenstätigkeit, sein Wesen, nur zu einem Mittel für seine Existenz macht. Zitat Ende. Der Mensch ist laut Marx also nicht unmittelbar eins mit seiner Lebenstätigkeit, sondern dieser durch Wollen und bewusste Planung entfremdet. Sein eigenes Leben wird ihm zum Gegenstand. Das gesellschaftliche Gattungswesen des Menschen produziert Freiheit und Entfremdung als Momente desselben Prozesses. Das bedeutet, dass die Menschen ihrem gesellschaftlichen Wesen und seinen Produkten fremd gegenüberstehen, als seien sie außer ihnen stehende Natur. Das wiederum beeinflusst aber auch, wie Natur selbst erscheint, als Material für die Produktion der Gesellschaft. Diese Erscheinung ist aber kein Schein, kein Trugschluss, sondern tatsächlich der einzige Zugang des Menschen zur Natur. Marx fährt fort: Eben in der Bearbeitung der gegenständlichen Welt bewährt sich der Mensch daher erst wirklich als ein Gattungswesen. Diese Produktion ist sein werktätiges Gattungsleben. Durch sie erscheint die Natur als sein Werk und seine Wirklichkeit. Der Gegenstand der Arbeit ist daher die Vergegenständlichung des Gattungslebens des Menschen, indem er sich nicht nur wie im Bewusstsein intellektuell, sondern werktätig wirklich verdoppelt und sich selbst daher in einer von ihm geschaffenen Welt anschaut. Indem daher die entfremdete Arbeit dem Menschen den Gegenstand seiner Produktion entreißt, entreißt sie ihm sein Gattungsleben, seine wirkliche Gattungsgegenständlichkeit und verwandelt seinen Vorzug vor dem Tier in den Nachteil, dass sein unorganischer Leib, die Natur, ihm entzogen wird. Die bürgerliche Gesellschaft entwickelt laut Marx eine selbstunterminierende Dynamik, in der die Produktion von Freiheit mit der Reproduktion naturhafter Unfreiheit einhergeht. Der sich selbst gesellschaftlich schaffende Mensch wird blind gegenüber dem Wesen seiner eigenen Arbeit. Er vergisst, dass er sich und seine Natur gleichermaßen durch Arbeit als Objekte gesellschaftlichen, das heißt menschlichen Nutzens, produziert. Was ist Gender? Im Ankündigungstext erwähnt, gelangte der US-amerikanische Psychologe John Money im Jahr 1955 durch seine Arbeit mit intersexuellen Patienten zur Erkenntnis, dass die Chromosome nicht zwingend das seelische und soziale Geschlecht determinierten und das Geschlecht auch an postnatale Entwicklungsfaktoren gebunden sein könne. Doch erst durch psychoanalytisch geprägte Debatten innerhalb des Feminismus der 1970er und 1980er Jahre, wie beispielsweise Lucy Ligaret und später Judith Butler, fand der Begriff breitere Beachtung und Bedeutung jenseits der Psychologie. Dies wurde getragen von Jacques Lacans Neufassung der Psychoanalyse, die durch die Philosophie Martin Heideggers geprägt war. Der Beginn, nicht des Wortes, wohl aber des Begriffs Gender, findet sich in einer Fußnote aus dem frühen 20. Jahrhundert. In den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie von 1905 erklärt Sigmund Freud, dass die Begriffe männlich und weiblich im Alltag wenig zweideutig schienen, aber, Zitat, in der Wissenschaft zu den verworrensten gehören und nach mindestens drei Richtungen zu zerlegen sind. Zitat Ende. Laut Freud werden, nochmal Zitat, männlich und weiblich, bald im Sinne von Aktivität und Passivität, bald im biologischen, dann auch im soziologischen Sinne verwendet. Zitat Ende. Die biologische Richtung lässt laut Freud die klarste Bestimmung zu. Sie sei charakterisiert durch Anwesenheit der Samen, respektive Eizelle und die von ihnen ausgehenden Funktionen. Stärkere Muskelentwicklung, Aggression und höhere Libido treten zwar häufiger zusammen mit biologischer Männlichkeit auf, seien mit dieser aber nicht notwendig verknüpft, was sich an Tierarten zeige, bei denen diese Eigenschaften eher den Weibchen zukämen. Die soziologische Richtung erhalte, Zitat, ihren Inhalt durch die Beobachtung der wirklich existierenden männlichen und weiblichen Individuen, Zitat Ende. Für Freud war die soziologische Komponente also immer eine gesellschaftlich bedingte und zeitgebundene, konstituiert durch reale Individuen in ihren konkreten gesellschaftlichen Lebensumständen. Ebenso ergab sich für Freud, dass beim Menschen, Zitat, weder im psychologischen noch im biologischen Sinne eine reine Männlichkeit oder Weiblichkeit gefunden wird, Zitat Ende. Stattdessen ließen alle Individuen, nochmals Zitat, vielmehr eine Vermengung ihres biologischen Geschlechtscharakters mit biologischen Zügen des anderen Geschlechts und eine Vereinigung von Aktivität und Passivität auf, sowohl insofern diese psychische Charakterzügen von dem biologischen abhängen, als auch insoweit sie unabhängig von ihnen sind. Zitat Ende. Welche Rolle spielen Gesellschaft und psychische Natur für die Subjektivität der Geschlechter im Kapitalismus des 20. und 21. Jahrhunderts? Adorno kritisierte die Soziologie der 50er Jahre, welche die Trennung von Psychologie und Soziologie als ein Problem sah, für dessen Überwindung man lediglich mehr Fakten sammeln, die Begriffe schärfer schleifen muss. Laut Adorno war die Synthese von Psychologie und Soziologie aber kein methodisches Problem. Stattdessen sei die Unfähigkeit der Menschen, sich in ihren gesellschaftlichen Institutionen zu erkennen, in der Realität begründet. Die Menschen hätten sich von der Gesellschaft als dem Produkt ihrer eigenen Arbeit entfremdet und stünden ihr gegenüber wie einer außerhalb von ihnen existierenden Macht. Zitat, Was die arbeitsteilige Wissenschaft auf die Welt projiziert, spiegelt nur zurück, was in der Welt sich vollzog. Das falsche Bewusstsein ist zugleich richtiges. Inneres und äußeres Leben sind voneinander gerissen. Freuds Credo, Soziologie, die vom Verhalten der Menschen in der Gesellschaft handelt, kann nichts anderes sein als angewandte Psychologie, stellte Adorno als notwendiges Fehlverständnis dar. Weder Soziologie noch Psychologie könnten in letzter Instanz das Problem vollständig fassen, da das Individuum vielseitig zerrissen sei. Nicht nur in Ich, Es und Über-Ich, sondern auch zwischen dieser dreifaltigen Form der privaten Persönlichkeit und der Existenz als rein quantitative Größe, als Charaktermaske im Getriebe der Gesellschaft. Zitat: Die einzelnen Subjekte werden vorweg als Träger ihrer Funktionen im Gesamtprozess geprägt. Zitat Ende. Als verdinglichte Einzelteile eines zerrissenen Ganzen behalten sie gegeneinander beständig Recht und Unrecht zugleich. Nur aus der Trennung dieser zwei Seiten menschlicher Subjektivität, die wahr und unwahr zugleich ist, ließe sich Aufgabe wie Potenzial menschlichen Zusammenlebens erkennen. Bis dahin schrumpfe die autonome Instanz der Menschen, ihr Ich, während Es und Über-Ich im Zeichen der Macht gegen sie mobilisiert würden. Die Realität unreflektierter moralischer Gesetze und Verhaltensgebote, der Bereich des Über-Ich, würde in die Sprache des Es übersetzt. Gesellschaft und Unbewusstes näherten sich einander immer weiter an. Sein, einem Trauma gleich, regiert von abstrakten Gesetzen und dem Tabu über der Macht. Das Ich der Individuen war für Adorno zum Sklaven zweier Welten geworden. Träger des libidinösen Bedürfnisses des Es, des Lustprinzips, gleichzeitig aber auch Träger des Realitätsprinzips und insofern der Vertreter einer Ordnung, die nicht es selber sei. Adorno erkannte diese Identität der Psyche, ihre Doppelrolle, als eine hinfällige an. Sie sei nicht invariant, könne sich ändern, zum Besseren oder zum Schlechteren. Die geschichtliche Tendenz leite zum Schlechteren. Da die Revolution im 20. Jahrhundert scheiterte, Zitat Adorno, da die Bildung eines vernünftigen gesellschaftlichen Gesamtsubjekts misslang, sei Gesellschaft selbst in einer Regressionsspirale gefangen. Mit den am weitesten entwickelten Produktivkräften würde lediglich die Barbarei in ihren krudesten Formen reproduziert. Die subjektive Verfassung der Menschen musste sich laut Adorno der objektiven Verfassung der Gesellschaft anpassen. Er vollzog in seiner Kritik der Psychoanalyse nach, inwiefern deren Gegenstand sich verändert hatte, die fortschreitende Fragmentierung und Desintegration des bürgerlichen Individuums im 20. Jahrhundert. Adorno sah Individualität und Subjektivität schwinden. Zitat: In der antagonistischen Gesellschaft sind die Menschen, jeder Einzelne, unidentisch mit sich. Sozialcharakter und psychologischer in einem und somit a priori beschädigt. Nochmals Zitat: Wo dem Ich sein eigenes Differenziertes misslingt, wird es regredieren, zumal auf die ihm nächstverwandte, von Freud sogenannte Ich-Libido, oder zumindest seine bewussten Funktionen mit unbewussten verschmelzen. Zitat Ende. Gemeint ist aller Regression, dass sie ein Rückfall in früheres bereits Überwundenes ist. Sie bedeutet pathologische Wiederholung in einer Situation, die scheinbar keine angemessene Antwort zulässt. Die Regression der Individuen war für Adorno gezeichnet von der spezifischen historischen Vermittlung der Gesellschaft. Dieses Versäumnis, das Versäumnis des vernünftigen gesellschaftlichen Gesamtsubjekts, mache Gesellschaft selbst regressiv, sogar in ihren progressivsten Elementen. Die Grenzen der Charaktermasken der Identität verliefen für die kritische Theorie nicht nur zwischen Berufen und Schichten, sondern zwischen allen Einteilungen der Menschen, inklusive in Männer und Frauen. So unnatürlich und variant diese Kategorien für Adorno waren, so sehr betonte er die realen und scheinbar invarianten Umstände, die diese Aufteilung von Menschen notwendig machten und organisierten. Adorno forderte auch Schlechtes in seinem Wahrheitsgehalt anzuerkennen, da es anders nicht überwunden werden könne. Er sah aus diesem verhexten Zustand nur einen Ausweg, die politische Überwindung der Herrschaft von Menschen über Menschen. Erst in einer solchen könnte Geschlecht einen nicht ideologischen Charakter annehmen. Bis dahin gelte, was eine Funktion hat, ist in der funktionalen Welt verhext. Um Möglichkeiten der Befreiung eines Objekts zu erschließen, war es für Adorno notwendig zu überwinden, was er als Identitätsdenken benannte. Die Idee, dass Begriff und Gegenstand absolut deckungsgleich sein müssten. Ich komme zum Ende auch. Aufgabe des Gedanken wäre es, laut Adorno, alle Natur und was immer sich als solche installiert, als Geschichte zu sehen und alle Geschichte als Natur. Das geschichtliche Sein in seiner äußersten geschichtlichen Bestimmtheit, da, wo es am geschichtlichsten ist, selber als ein naturhaftes Sein zu begreifen oder die Natur da, wo sie als Natur scheinbar am tiefsten in sich verharrt, zu begreifen als ein geschichtliches Sein. Gender erfüllt im Kapitalismus eine Funktion, wie alles andere auch. Es wird genutzt, um Jobs zu bekommen, Produkte zu bewerben, Gruppen zu spalten, Individuen auszuschließen und nicht zuletzt, um politische Entscheidungen zu begründen. Gender ist die entsexualisierte, psychosoziale Geschlechtsidentität, entfremdetes Produkt gesellschaftlicher Arbeit, so wie es jeder Begriff von Geschlecht von jeher war. Aber damit ist Gender auch der Ausdruck der Veränderbarkeit der menschlichen Natur, Potenzial innerhalb der Unfreiheit. Es steht ein für den Charakter, den der Mensch sich wollend und geplant erschafft, wenn auch nicht unter freien Umständen. Und damit verweist Gender auch auf die Unfreiheit der Natur und einer Gesellschaft, die sich naturhaft und gewalttätig reproduziert und alles einander gleich, identisch machen will. Gender wollte jenseits von Sex sein. Aber das alte Tabu über Geschlecht und Sexualität macht auch vor Gender nicht halt. Es wird zu einem Januskopf, einem Symbol, mal Täter, mal Opfer. Es steht ein für die Unaussprechlichkeit von Gesetz und Tabu. Und somit wird Gender zu einem weiteren Objekt im Streit unter Linken. Er kann, ganz postmodern, alles oder nichts bedeuten. Es ist identisch geworden mit dem Rahmen, dem es eingeordnet wird. Danke. Vielen Dank, Stefan. Wir gehen jetzt in der gleichen Reihenfolge nochmal auf eure Rückfragen ein, Kommentare und Gedanken über das Gesagte. Also Sarah, du hast das Wort. Also ich kann jetzt meine Fragen an Roswitha oder Stefan richten, genau. Oder wie? Ja. Also ich glaube, wir waren uns ja relativ einig, ja. Im Grunde. Ich habe da jetzt eigentlich kein Dissens, muss ich sagen. Und bei dir, okay, du hast dich ja viel auf Freud bezogen und an Freud finde ich ja auch eigentlich das Konzept der Bisexualität interessant und damit meint er jetzt weder homosexuelles noch lesbisches Begehren, sondern Freud hatte ja durchaus einen offenen Naturbegriff und damit also auch Bisexualität meint, dass sozusagen männliche und weibliche Eigenschaften genauso durcheinander geraten können wie irgendwie sexuelle Vorlieben. Und in der Queer Theory ist es ja gerade so, dass man sich eben festlegen soll oder, du hast es ja schon gesagt, alles oder nichts. Also es geht irgendwie um Sichtbarkeit, die vornehmlich auf der Sprachebene aufgefunden und so ja auch gleichsam entmaterialisiert wird. Ja, und ansonsten, ja, habe ich da jetzt eigentlich auch keine größeren Anmerkungen oder Fragen. Stefan, also ich habe da schon in einigen Sachen so ein bisschen Bauchschmerzen bei dir. Also ich meine, so das mit diesen Marx'schen Frühschriften und so, das mit den Marx'schen Frühschriften, der Bezug und dann auch so der Arbeitsbegriff, so ein ontologischer Arbeitsbegriff, der da mit inbegriffen ist und auch so ein Entfremdungsbegriff, ist da ja mit beinhaltet, der so dieses Gattungsmäßige halt so in den Vordergrund stellt und auch so etwas Anthropologisches hat. Und da gibt es dann natürlich schon auch so Diskussionen innerhalb dieses ganzen Entfremdungsdiskurses auch so, also erstens einmal bei Marx selber, der ja diesen Begriff dann im Kapital irgendwie sozusagen eher unter diesen, also ausgearbeitet oder ausgeweitet hat sozusagen zu dem also umfassenderen Fetischbegriff. Und dann gibt es da natürlich auch irgendwo so diese Linie, so Lukács und so, der da und dann auch noch Adorno, der das irgendwie dann tatsächlich eher auf die Gesamtgesellschaft übertragen hat, also Kultur, Freizeit und so weiter und so fort. Und da habe ich halt bei dir so gedacht, was, das macht der jetzt, der tut sich da jetzt einfach irgendwie so auf diesen Gattungsbegriff aus den Frühschriften beziehen, der ist ja frech, der Kerl. Immer schon gewesen. Also das ist das Erste, was mir jetzt da dazu einfällt und darüber kann man dann natürlich auch irgendwie zu so einer Romantisierung von so vorkapitalistischen Verhältnissen auch kommen, wird auch manchmal gemacht in der marxistischen Diskussion und so. Und dann habe ich halt noch so das mit der Psychologie und Soziologie, also gut, ich habe jetzt diesen Aufsatz ehrlich gesagt irgendwie schon vor, ich glaube vor 20 Jahren oder so das letzte Mal gelesen. Also ich habe das halt irgendwie so im Kopf und ich beziehe mich auch, der Aufsatz, der ist einfach super. Ne? Also ich sehe das halt so, das ist, was die Quintessenz bei dem Aufsatz ist, das ist eigentlich das, dass Soziologie und Psychologie nicht einfach irgendwie miteinander verschmolzen werden können, sondern dass man da die Christine Kirchhoff, die hat ja da auch mal so einen Lückenphobie-Aufsatz geschrieben in der Phase 2, den fand ich da recht gut, dass die zwar nicht ohne einander auskommen, aber auch nicht verschmolzen werden können, wie das zum Beispiel im Lacan-Marxismus ist. Also da habe ich ja sowieso einen Brass, dieser Zizek und so, da habe ich einen Aufsatz geschrieben in Exit. Ja, und das Problem, was ich dann halt auch noch sehe, weil du kommst ja dann beim Adorno auch so mit der verpassten Revolution und dass es jetzt eigentlich keine Subjektivität mehr gibt. Und da frage ich mich halt schon, wenn man das jetzt so denkt, ja, aber geht es nicht da jetzt irgendwie raus, weil jetzt haben wir da kein Subjekt mehr und so. Und scheiße, irgendwo, da macht man sich doch dann ein schönes Leben im Kapitalismus, oder? Ja, sag mal. Darf ich das kurz, das finde ich auch witzig. Ist das Mikro an? Ah ja, ja. Und da merkt man auch tatsächlich, dass du selbst irgendwie Mitglied bei Platypus bist, weil oft hat man ja so den Eindruck, ihr seid irgendwie so in der Industriegesellschaft 18. Jahrhundert irgendwie hängen geblieben. Und auch, also ich will es auch jetzt wirklich nicht, also gut, es ist jetzt ein bisschen polemisch zugespitzt, aber so die erste Frage war ja, ist Gender eine Leerstelle des Marxismus, die nur durch neue Formen der Theorie komplettiert werden kann? Und ich frage mich halt, warum ausgerechnet das Gender-Paradigma, ich habe das jetzt aufgeschrieben, ich bin ein bisschen nervös, ich bin nicht so geübt im Vortragen, eine Leerstelle der marxischen Theorie sein soll. Also ich meine, handelt es sich jetzt beim Geschlecht neuerdings um so eine Art neue Klasse, von der ich nur noch nichts weiß? Genau. Also das finde ich, kommt so zum Ausdruck, dass es wirklich eine allgemeine Verwirrung darüber gibt, und jetzt nicht nur bei Platypus oder der marxistischen Linken, sondern, also mich haben Frauenbeauftragte angeschrieben, die wissen gar nicht, was Gender meint. Ja. Da würde ich sagen, da spiegelt ihr so eine Tendenz der spätkapitalistischen Gesellschaft, und das ist eine eigentümliche Tendenz, gesellschaftliche Widersprüche überhaupt erst als erlernte Kultur oder so oder als Signifikanzprozess erscheinen zu lassen, weil du hast ja Lacan erwähnt und Lacans Schülerin Luce Irigaray. Also was die behauptet ja auch, Frau, das ist so eine eigene Klasse, und es ist wirklich extrem interessant, was die sozusagen, die nehmen so marxische Begriffe ohne die Dimension dieser Begriffe und die Eigentümlichkeit dieser Begriffe zu fassen. Das ist so wie der Begriff des Patriarchats, also das Herr, der Herr. Wir leben jetzt hier im 21. Jahrhundert im Westen, das herrscht ja schon lange nicht mehr. Ja? Also gut, du hast ja ne, das verwilderte Patriarchat, da hätte ich auch noch mal Fragen. Genau. Das können wir dann ja später klären. Mhm. Und da frage ich mich halt schon, also es gibt ja sozusagen so eine stillschweigende Verschiebung vom Materialitätsbegriff des historischen Materialismus, worin Materialität nun nicht länger wie in der marxischen Tradition gängig die für kapitalistische Gesellschaften konstitutive Weise der Arbeitsteilung beschreibt, die die Ausschöpfung von Mehrwert erlaubt. Das wird nicht mehr analysiert, sondern es geht sozusagen auch in der Gender- und Queer-Theory nur noch um so eine Sedimentierung kultureller Normen, ja, zu denen ja auch das soziale Geschlecht gehört, und um so eine Art indifferentes Nebeneinander der Vielfalt. Ja. Wozu, ja, aber da können wir auch später nochmal drauf eingehen. Ja. Ich war noch gar nicht fertig, Sarah. Entschuldigung. Macht nichts. Also ich wollte bloß noch eins sagen zu deinem Vortrag. Also das ist dann halt so, dass dir dann eben, du referierst ja dann zu Adorno und Naturbezug und so weiter und so fort, und es ist dann aber so, dass dir der eigentliche Gegenstand Geschlecht, der flutscht dir dann so weg, ne? Und der kommt dann irgendwie sozusagen subsumiert unter Natur und Gesellschaft, kommt dir der erst wieder so in den Blick. Und das finde ich halt insofern nicht völlig adäquat, weil ich denke, es ist ein eigener Gegenstand. Und nicht nur ein eigener Gegenstand, sondern das ist insofern sogar ein zentraler Gegenstand, weil das nämlich immer so ist. Im Marxismus, im Traditionellen, war das schon so, dass das Geschlecht weggerutscht ist. Also so Klasse, der Hauptwiderspruch, Geschlechternebenwiderspruch. Dann haben wir bei Queer irgendwie das, dass sich das gleich ganz auflöst, dass es das gar nicht mehr gibt. Und dann bei dir wird es dann halt so mit dieser Naturproblematik und sowas rutscht es da auch wieder rein. Also irgendwie darf offensichtlich so ein ganz zentrales gesellschaftliches Verhältnis wie das Geschlechterverhältnis irgendwie kein Thema sein. Und ich denke, wenn man das jetzt mal psychoanalytisch fasst, ist es eigentlich so, gerade weil das immer kein Thema sein darf, ist es ein zentrales Thema, das man aber verdrängen muss. Ja. Okay, kann ich ein Mikrofon haben? Toll. Ja, ist doch schön, dass wir ins Gespräch kommen. Bitte, ich habe dich jetzt. Ist doch schön, dass wir ins Gespräch kommen. Ja. Vielleicht erstmal zum Haupt- und Nebenwiderspruch. Also der Haupt- und Nebenwiderspruch ist zumindest meines Wissens kein zentrales Ding des, wie du es genannt hast, traditionellen Marxismus, sondern hauptsächlich des maoistischen und stalinistischen. Das ist aber übergegangen in der Bedeutung, das wird da auch dann verwendet. Das war die ursächlich war das so, aber red einmal, ja. Also ne, ich habe ja versucht auch zu sagen, Begriffe sind Produkte. Sie transformieren sich durch genau. Geschichte, durch genau. Die Werktätigkeit des Menschen. Und zumindest die zweite Internationale, aber auch die frühe dritte Internationale haben zumindest meines Erachtens die Befreiung der Frau durchaus ernst genommen. Als die revolutionären Bewegungen der Industriegesellschaft des 19. Jahrhunderts und da haben wir was aufgebracht. Warum ist diese Frage so aufgetaucht? Ich glaube, die Frage, ob Gender an der Stelle des Marxismus bildet, ist nicht unsere Lieblingsfrage, sondern eine Frage, die an uns herangetragen wurde im Gespräch mit jungen Menschen. Und wir haben gedacht, wir befragen deshalb einige Leute, was sie dazu sagen. Platypus als Ach Organisation. So. Ich glaube, hoffe, dass ich die vorkapitalistische Gesellschaft nicht romantisiert habe. Falls doch, distanziere ich mich hiermit eindeutig und behaupte das Gegenteil. Das sehe ich natürlich nicht so. Was ich allerdings denke, ist, dass zum Beispiel Adornos Behandlung der Gesamtgesellschaft bereits im ursprünglichen Marxismus das Thema ist. Deshalb habe ich auch diese Stelle vorgelesen. Ich habe immer den Eindruck, wenn man den Jungen gegen den alten Marx ausspielt oder umgekehrt, hat das viel zu tun mit der Hilflosigkeit unserer Situation. Weil ich glaube, Marx hat schon ganz gut verstanden, was er mal geschrieben hat und hätte auch gesagt, so ja, das ist alles Blödsinn, was ich vorher geschrieben habe, hat er aber nicht, sondern er hat versucht, das zu konkretisieren entlang der politischen Konflikte, die er kennengelernt hat. Und ja, der Fetischbegriff, da müssten wir wahrscheinlich dann Wochenendseminar für machen und das für die nächsten 10 Jahre, ähnlich mit der Verdinglichung. Im Sinne dessen vielleicht nochmal auf Entfremdung zurück. Marx greift Entfremdung auf als einen Begriff Hegels, der ein notwendiger Prozess des Erkennens und der Freiheit des Werdens und der Veränderung ist. Entfremdung ist notwendig für Emanzipation. Ansonsten ist man eben in der unmittelbaren, direkten Lebenstätigkeit des Tieres. Das ist das, was Marx hier aufgreift. Der ontologische Arbeitsbegriff. Ich sehe den Arbeitsbegriff bei Marx überhaupt gar nicht als ontologisch an, denn Marx sagt nicht, dass es ein in sich existierender Gegenstand, der immer anfassbar wäre, sondern Arbeit ist das vermittelnde Moment aller bisherigen menschlichen Geschichte und die zentrale Kategorie kapitalistischer Gesellschaft. Und die Idee des Marxismus war, dass im Kapitalismus, folgend aus den bürgerlichen Revolutionen, Gesellschaft zentral um Arbeit organisiert wird. Und Marx weiterer Punkt war, dass er gesagt hat, bis es eine Diktatur des Proletariats gibt, die Sozialismus einführt, bleibt das auch so. Und alle Versuche, daraus zu springen, werden dazu führen, dass genau diese arbeitsteilige Gesellschaft wieder errichtet wird. Deshalb steht das so zentral. Und ich habe versucht, heute auf Gender einzugehen. Gender als Begriff. Denn die Geschlechterfrage ist ja auch wieder was, sorry, sie ist eigentlich auch nicht nur für die Frauen reserviert, sondern sie ist eben ein weiterer Begriff. Ich habe aber deshalb diesmal weder über Geschlecht noch über Frauenbefreiung geredet, sondern eben um diesen Begriff, weil ich interessant finde, wie er auftaucht und weil ich glaube, dass sich vieles darin abbildet wie ein Zerspiegel aus so einem Rummelkabinett. Und ein Punkt, den Sarah angesprochen hat, weil ich ja auch mal zum Ende kommen muss mit meiner Antwort, ist die Frage der Bisexualität. Dass Freud eben davon ausgeht, dass alle Menschen, deshalb habe ich das ja auch zitiert, in einem Mischverhältnis der Geschlechter existieren, auf allen möglichen Ebenen, die es geben kann, soziologisch, biologisch, psychologisch. Und dass natürlich auch alle Menschen von Beginn ihres Lebens an erstmal dazu in der Lage sind, beide Geschlechter zu begehren. Und dass das dann kulturell in Form gelenkt wird. Aber auch da wieder die Frage, wie das passiert, ob das gelernt wird, ob das die Sprache passiert, das wäre auch wieder eine sehr lange und weite Diskussion, die dann auch in die Frage führt, was zum Beispiel die Triebtheorie bei Freud ist. Welche Arten des Lernens gibt und so weiter. Um es irgendwie zusammenzubringen, ich wollte darauf hinaus, dass eben das, worin wir leben, eine Welt der Arbeit ist und dass alles, worauf wir Bezug nehmen können, als Gegenstand, als Objekt, mit dieser Zentralität der Arbeit zusammenhängt. Und dass deshalb, wie Marx und Adorno sagen, Natur, das, was wir von Natur reden, der Begriff von Natur, nicht der Gegenstand der Natur ist, sondern ein Produkt, das Menschen hervorgebracht haben, um sich dieser Ressourcen, Gegenstände, Objekte zu bemächtigen, um sich selbst und ihre Natur daraus herzustellen. Das bringt uns darauf, und da muss ich sagen, ich teile das meistens nicht bei Ihnen, aber das finde ich sowohl bei Lucy Rigaret als auch bei Judith Butler eigentlich überhaupt keinen dummen Gedanken, dass sie sagen, das, was wir für Natur nehmen, ist eben nicht die Natur, sondern das ist das, wie wir gerade in dieser spezifischen Perspektive der Gesellschaft auf Natur schauen. Und das wird geformt davon, wie wir zusammenleben. So. Okay, vielen Dank. Wir würden jetzt das Podium einmal öffnen und ihr könnt eure Fragen stellen. Es befindet sich ein Mikrofon in der Mitte dieses Ganges. Das heißt, ihr könnt euch quasi dort einmal der Reihe nach aufstellen, eure Fragen in das Mikrofon sprechen und dann wird das Podium beantworten. Peter, du hattest von Traditionsmarxismus geredet und von Vulgärmarxismus und gleichzeitig gesagt, dass es, oder dass du das Gefühl hast, dass es so einen Schwenk zum Marxismus gibt, mhm, im Feminismus in den letzten Jahren. Und ich hatte mich gefragt, was Marxismus dann bedeutet und wofür wir Marxismus brauchen, wenn wir von feministischen Fragen reden. Also wenn ich, also zum Beispiel Rosa Luxemburg schreibt diesen Text zur Frauenfrage gegen den bürgerlichen Feminismus und sagt, okay, die bürgerlichen Feministinnen wollen irgendwie das Wahlrecht, um irgendwelche Reformen durchzudrücken. Wir als Marxisten, und das ist das spezifisch Marxistische an unserem Feminismus, wollen die Diktatur des Proletariats, um damit eine andere Gesellschaft zu verwirklichen und damit die Frauenfrage zu lösen. Würdest du das als traditionellen Marxismus fassen oder was ist sozusagen die Art, wie du dich davon unterscheidest? Ja. Soll ich gleich? Ja. Also ich muss sagen, irgendwie, ich bin da irgendwie gar keine so tolle Marxistin. Also, also so dass ich jetzt da irgendwo sozusagen marxphilologisch da kommen könnte. Oder ich denke selber, dass der Bezug auf Marx immer auch ein historischer ist. Und ich würde dir auch widersprechen, Stefan, dass also so die sogenannte Frauenfrage eine zentrale Frage war, also so in der ganzen marxistischen Tradition. Also das war schon immer was Nachgeordnetes. Ob man das jetzt Nebenwiderspruch nennt oder nicht, das ist irgendwie ziemlich wurscht. Und da ging es dann tatsächlich, was so diesen Ostblock-Marxismus angeht, um diese Diktatur des Proletariats. Und damit verbunden war auch irgendwie so eine Arbeitsontologie. Arbeit ist nicht was, was immer dasselbe ist. Das hast du zwar auch gesagt, dass das der Marx so nicht sagt, aber trotzdem nimmt er das doch so als Gattungsmerkmal und als anthropologisches Merkmal. Und da denke ich halt, da müsste man halt schon historisieren. Also was Arbeit in der Moderne ist, also so seit der Neuzeit ungefähr oder so. Und da kommt eben dann auch irgendwo so das, was du zum Schluss gesagt hast mit der Butler und der Irrigerei, dass das eben selber was ist, was sozusagen gesellschaftlich hergestellt ist, beziehungsweise auch über, wenn man so will, Übereinkunft sozusagen. Dann, also die Arbeit an sich gibt's genauso wenig wie jetzt irgendwie Gender in dem Sinne. Ich würde da eher diesen Begriff Stoffwechselprozess mit der Natur als übergreifenden Gesichtspunkt sehen und nicht die Arbeit. Also, dass Menschen immer einen Stoffwechselprozess mit der Natur haben. Und ich meine, ich habe halt, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, da sieht man überhaupt niemanden irgendwie bei dem Licht. Also komisch ist es. Ich habe da überhaupt so Probleme. Ich meine, da gibt es ja jetzt auch irgendwie so neuere Konzepte, das habe ich ja auch in meinem Referat gesagt, die da halt einfach irgendwie jetzt wieder auf so einen Traditionsmarxismus rekurrieren. Also zum Beispiel ein Konzept ist das von der Lise Vogel, die da also einfach den Marx hernimmt und dann sagt, ja irgendwie, der hat was von der Reproduktion gesagt und dann tun wir das halt einfach irgendwie ausgleiten sozusagen begrifflich und es gab es dann auch schon irgendwie in früheren Gesellschaften und so und da kommt dann immer das Privateigentum, da gibt es dann irgendwie so Pfeiler, irgendwie so ontologische oder anthropologische und da hat sich das dann halt entwickelt. Also ich würde sagen, dass man da an diese Traditionen überhaupt nicht einfach so anknüpfen kann und dass man das auch in Frage stellen muss. Und ich habe ja auch in meinem Referat gesagt, dass dieses Problem des Traditionsmarxismus und auch des Ostblockmarxismus und des Zusammenbruchs des Ostblocks überhaupt nicht irgendwie aufgearbeitet worden ist, also bei den Marxisten, sondern man übernimmt einfach diese Konzepte Und irgendwie ist das dann richtig oder falsch und wie ist denn das dann gemeint? Und dann hat man das Privateigentum und dann hat man die Arbeit und dann wird halt da damit gearbeitet, begrifflich. Und da würde ich jetzt halt auch mal sagen, dass man irgendwie so diesen Traditionsmarxismus, dass man den nicht einfach mit der kritischen Theorie zusammenspannen kann. Also ich denke, das ist, was heutzutage auch überhaupt, also ich habe auch von der Barbara Umrath dieses Buch gelesen, so zu Familie, Geschlecht und so im Kapitalismus. Und zum Teil irgendwie wird dann so, gerade im ersten Viertel dieses Buches, wird dann so der historische Materialismus, wird dann gesagt, das hat die kritische Theorie drauf. Und ich würde also schon darauf beharren, dass das was anderes ist. Und dass der Adorno auch nicht einfach diese Arbeitskategorie so drauf hatte. Ich kann mich nämlich noch erinnern, im Jay habe ich das gelesen, Dialektische Fantasie. Kennst du nicht? Doch, leider. Ja, und da ist wurscht, was der jetzt sagt. Auf jeden Fall kommt es dann auch irgendwie, dass entweder der Adorno oder der Horkheimer dem Marx vorgeworfen hat, dass er die ganze Welt in ein Arbeitshaus verwandeln will. Das hat er frei erfunden. Deshalb habe ich so den Kopf geschüttelt. Ach, du kennst dich da aus. Da gibt es keinen einzigen Beleg für irgendwo. Außer bei Jay selbst. Ja gut, also weiß ich jetzt nicht. Also der Horkheimer hat es gelesen. Der Horkheimer irgendwie hat offensichtlich da keinen Einspruch erhoben. Ja, also und von daher denke ich halt schon, dass da die kritische Theorie weiter ist als jetzt dieser Traditionsmarxismus. Und es hat sich ja auch nicht umsonst als separate Strömung eben herausgebildet. Und ich denke schon auch, also mein Ansatz, der ist so eine Mischung aus Wertkritik und kritischer Theorie Adornos vor allen Dingen. Und das aber zu so einer neuen Qualität von Theorie sozusagen entfaltet sozusagen, die sowohl über Marx oder auch Adorno oder diese Wertkritik dann hinausgeht. Wir müssen ja auch einmal gucken, wir können ja nicht auch immer sagen, jetzt nehmen wir mal den Marx und dann nehmen wir mal den Adorno und irgendwie da hat der und philologisch daran gehen, sondern wir müssen ja auch gucken, was hat sich da nicht alles verändert. Das sind ja keine ewigen Wahrheiten. Stefan möchte auf jeden Fall, glaube ich, auch noch was zu der Frage sagen. Und Sarah, vielleicht du auch noch. Also die Frage war, inwiefern wir Marx brauchen, so wofür brauchen wir den Marxismus, war so die allgemeine Frage. Jetzt, ich schließe gerade noch mal an. Roswitha, weil du gesagt hattest, der Stoffwechselprozess mit der Natur, da sagt irgendwo Marx, die gesellschaftliche Arbeit ist der Stoffwechselprozess des Menschen mit der Natur. Ja, die Arbeit würde ich da raus tun. Aber was ich sage, in dem Sinne, wo Marx sie da eben so, wo Marx sie äquivalent setzt, denke ich, dann sollten wir uns nicht irgendwie an den schlechtesten Dingen der Postmoderne festhalten und uns über Worte streiten. Ich streite da gar nicht über Worte. Ich glaube, was ich damit meine, ist genau mit der Frage von Gattung und Anthropologie. Marx hat gesagt, es geht um die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden. Was eben heißt, das Objekt anzunehmen unter den Bedingungen, unter denen es verändert werden kann. Und das gilt sowohl, glaube ich, für den Gattungsbegriff, als auch für die Frage der Anthropologie, als auch für die Frage der Arbeit. Marx beschreibt die Arbeit zentral, nicht weil er sie vergötzt, sondern weil er sieht, dass sie vergötzt wird. Und sagt, das hat extrem gute und extrem schlechte Seiten. Auf der einen Seite entbindet es den Menschen aus der Natur, macht ihn frei, sich selbst zu schaffen. Und auf der anderen Seite wird diese Freiheit eben immer nur genutzt, um sowas wie eine scheinbar ontologische Arbeit, eine scheinbare Anthropologie, eine scheinbar beständige Natur zu erzeugen. Und ich denke, in der Kritik von Marx ist eben beides drin, sowohl, dass das als starre Kategorie sich irgendwie immer weiter reproduziert, obwohl es eigentlich schon überholt wäre, und auf der anderen Seite, dass so ewig es scheint, es überholt werden muss. Und ich denke, also du bist dann für die Abschaffung der Arbeit? Ich bin für die Überwindung der Arbeit, natürlich. Ja, das finde ich schon einmal was. Also, Arbeit ist eben immer mit Unfreiheit einhergegangen. Marcuse versuchte, Marx und Freud zusammenzubringen und nennt es die Ananke, die Lebensnot. Die Lebensnot treibt den Menschen dazu, dass er produzieren muss. Freud sagt, der Mensch muss seine Sexualität einschränken, weil bei uneingeschränkter Sexualität in der traditionellen Gesellschaft mehr Menschen produziert würden, als von der Arbeit ernährt werden könnten. Und somit liegt auch die tiefste seelische Verstümmelung der Menschen ganz eng zusammen mit dem Zwang zur Arbeit, der die ganze Zeit weiter aufrechterhalten wird. Aber Arbeit soll Spiel werden. Und Marcuse sagt, Arbeit soll Spiel werden. Und was damit jetzt wieder gemeint ist, da machen wir das nächste Wochenende Seminar drüber. Aber ich finde aber auch den Marcuse da schräg, weil da mit der Arbeit irgendwie, da würde ich den auch kritisieren. Aber das ist jetzt wurscht. Und ich glaube, ich mache es dann auch zusammen am Ende mit dieser Frage von Kritik und von inwiefern Marx irgendwie noch gilt heute. Ich glaube, die Frage ist so weniger frei nach Adorno, was denken wir von Marx, als was würde Marx von unserer Zeit denken? Und was ich versucht habe zu sagen, ist, wie Marx die Frage betrachtet hat, wie der Marxismus sie aufgegriffen hat und wie Adorno versucht hat, das in sehr anderer Sprache, wie ich finde, sehr ähnlich wieder zu beschreiben. Anhand eben der Frage, was hat sich denn im 20. Jahrhundert geändert an den Menschen und an der Subjektivität? Und ich glaube nicht, dass ich die Theorie habe, die die Gesellschaft befreien wird, aber ich finde die Erinnerung an diese Form von Theorie wichtig, weil ich denke, dass wir nicht verstehen, was es bedeutet, und ich denke, ohne zu verstehen, was es bedeutet, sind wir verdammt, auf alle Ewigkeiten wiedergeboren zu werden in der Gesellschaft der Arbeit, Geschlechter, Anthropologie und des Zwangs. Willst du was sagen? Ja, also ich denke, Marxismus oder auch eine materialistische Kritik setzt, wie du es ja gesagt hast, auch eben auch gesellschaftlich, Gesellschaft als stets neu zu denkende voraus. Und wenn man jetzt einfach nur starr den Marxismus nimmt und übersieht, dass es ja auch einen neuen Geist des Kapitalismus gibt, also das haben ja auch Boltanski und Schiapello, finde ich, schon sehr gut in den 90er Jahren niedergeschrieben, dann bleibt man halt auch im wahrsten Sinne des Wortes hängen. Und das bringt auch alles nichts. Und ich finde auch, also Kapitalismuskritik wird so im linksliberalen Mainstream zwar so mitgeschleift, aber im Grunde ist man sich ja einig, weil ich würde auch sagen, Butler und Luce Irigaray sind überhaupt nicht interessant, weil die Erkenntnis sozusagen, dass Geschlechtlichkeit gelernt und im Alltag auf die vielfältigste Weise reproduziert wird, die ist ja keineswegs neu. Also die Soziologie und auch die Sozialisationsforschung unterwerfen ja jeder noch so intimen Handlungen und spontanen Regungen seit vielen, vielen Jahrzehnten der statistischen Bemessung und Modellierung. Und ich würde sagen, neu an der feministischen Indienstnahme der Dekonstruktion ist ja vielmehr dieser enthusiastische Glaube, diese ließe sich irgendwie in den Dienst einer politischen und sexuellen Utopie stellen. Und jetzt lautet halt die frohe Botschaft, die sich ja mit dem Marxismus gar nicht vereinen lässt: Wir kennen keine Parteien, wir kennen keine Klassen, Geschlechter mehr und setzen stattdessen sozusagen auf den fluiden und zukunftstüchtigen Menschen im Flechtwerk seiner kulturellen Beziehungen. Und es mag zwar, so kompliziert auch immer es formuliert sein mag, irgendwie interessant klingen, lässt sich aber wirklich nicht mit dem Marxismus vereinen. Und deswegen sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, wo diese Frage hinführen soll. Das habe ich ja anfangs schon erläutert. Ich würde da eher mit Wolfgang Kortz sagen, dass es sehr, sehr viel Arbeit braucht, um den Studenten den Marx mal aus den Köpfen auszutreiben, weil der wohl mehr Unheil angerichtet hätte. Und ich gehe da eigentlich konform mit Roswitha, wenn ich sagen würde, wir leben jetzt halt in einer neuen Gesellschaft und müssen uns halt auch entsprechend neuen Fragen widmen. Und da bringt halt ein Marx-Referat einfach recht wenig. Also Ich denke schon, dass man den Marx lesen muss. Also mir ging es ja jetzt nicht darum, irgendwo kloppt den Marx in die Tonne, also so nicht. Ne? Und ich denke auch, dass das irgendwie, was du gesagt hast, mit dem irgendwie, dass wir nicht irgendwie, wie denken wir heute über Marx, die Frage ist, sondern wie denkt der Marx über uns? Also das denke ich mir, das ist ja ausgesprochen, naja, in so einer alten Terminologie, das mal auszudrücken, eine idealistische Frage. Und da denke ich eben, dass man tatsächlich auf Marx zurückgreifen kann. Also, und ich denke, da zentral ist eben auch so das mit dem prozessierenden Widerspruch in den Grundrissen. Da denke ich halt, dass das selber irgendwo sozusagen die materielle Grundlage als solche irgendwie sozusagen prozessiert, und zwar nicht als materielle Grundlage, sondern es ist immer verbunden mit psychosozialen und symbolisch-kulturellen mit Veränderungen. Und von daher, also muss man das ja auch als Realkategorien sehen, diese, aber als im Prozess, als prozesshafte. Und das fehlt mir so bei dir ein bisschen, dieses ganz zentrale Moment der Geschichte und des Prozesses, das ja irgendwie gerade aus dem Marxismus kommt. Und das, auf was wir uns gerade beziehen müssen. Ich würde sagen, wir nehmen noch mehr Fragen aus dem Publikum. Okay. An. Okay. Ein bisschen kleines bisschen vielleicht kürzer halten in der Beantwortung. Oh. Ich weiß nicht, in der Spielverlehrer hier oben. Weil wir noch ganz viele Fragen aus dem Publikum haben. Ich würde mal weitergeben. Die nächste Frage bitte. Ich habe zwei Fragen und eine Anmerkung. Tut mir leid, das ging nicht anders. Einerseits finde ich es interessant, dass der Arbeitsbegriff komplett außerhalb von Arendt diskutiert worden ist heute. Also was meint ihr denn mit Arbeit? Reden wir von Unarbeit? Reden wir von Tätigkeit? Also Animal Laboran, was genau ist denn jetzt euer Bezug zur Arbeit? Wie klassifiziert ihr das? Das andere ist, Frage direkt an Stefan, mit welcher Autorität behauptest du, dass es biologische Mischwesen gibt? Ich habe Freud zitiert. Okay, sorry, dann habe ich das nicht mitbekommen, weil da würde ich vehement widersprechen. Und ganz zentrale Frage, also vielleicht habe ich nicht richtig hingehört, aber mir ist jetzt nicht ganz klar, was ihr jeweils unter Gender versteht. Also auch der Gender-Begriff wurde zwar häufig vor allem im Mischmasch mit Geschlecht verwendet, aber so richtig klar geworden ist mir das jetzt nicht, was ihr darunter versteht und warum eure Abgrenzung liegt. Vielleicht könnt ihr das nochmal Bezug zu nehmen. Danke. Okay, wer möchte zuerst darauf antworten? Ich mache es ganz schnell im Sinne einer Definition. Was mit einer Definition? Positivist bist du auch noch. kritischer Positivist. Wir sind ja sowieso schon alle Heideggerianer, meistens leider unkritisch. Ja, Heideggerianer. Unter Gender versteht man die psychosoziale Geschlechtsidentität, manchmal auch Geschlechterrolle. Ich würde sagen, das ist der Inhalt. Auf der einen Seite habe ich mich darauf bezogen, auf der anderen Seite eben darauf habe ich auch versucht zu sagen, auf Gender als wissenschaftlichen Begriff aus der Psychologie in der Mitte des 20. Jahrhunderts, der eben dann von Bedeutung erst für den Feminismus und dann für die Linke im breiteren Sinne geworden ist. Ich beziehe meinen Arbeitsbegriff, wie ich ihn verwendet habe, auf Marx. Ich habe auch eigentlich hauptsächlich Marx dafür zitiert, manchmal allerdings Adorno, der an ihn anschließt. Und Marx schließt damit direkt an die bürgerlich-radikalen Revolutionäre, allen voran Adam Smith, die das Ganze sich so überlegt haben, dass in der bürgerlichen Gesellschaft Arbeit ermöglicht, dass man der eigene Besitzer seiner wahren Arbeitskraft ist, und somit niemand anderem gehört und somit Arbeit dasjenige ist, womit der Mensch sich auf ganzer Ebene produziert, reproduziert, seine Natur hervorbringt und somit auch die Gesamtgesellschaft produziert und somit die Gesamtgesellschaft untereinander vermittelt wird durch Arbeit. Das ist der kleine Deep Dive in den Hintergrund des Begriffs, wie ich ihn versucht habe zu verwenden. Darf ich? Ja. Ja, also zunächst mal finde ich finde ich deinen Hinweis auf die Hannah Arendt irgendwie ganz gut. Also ich denke, was so diese Ontologisierung des Arbeitsbegriffs angeht und die Kritik daran, muss man sich tatsächlich auch mit der Hannah Arendt auseinandersetzen, beziehungsweise ist die eigentlich ein ganz guter Anknüpfungspunkt, wobei ich jetzt das jetzt aber nicht vertiefen möchte. Und was so diesen Gender-Begriff angeht, da wird der eigentlich heutzutage meistens so verwendet, war ja die Judith Butler vor allem, die den Gender-Begriff da hegemonial gemacht hat. Und bei ihr ist es so, dass für sie eigentlich Sex keine große Rolle spielt. Das gibt es irgendwie, aber das ist was Vortheoretisches. Und dass sie sagt irgendwo, dass das sprachlich und diskursiv hergestellt ist, Geschlecht. Also im Anschluss unter anderem an Foucault. Und was ich jetzt da unter Gender verstehe. Natürlich hat dieser Gender-Begriff auch selber seine Geschichte. Aber ich denke irgendwie, dass es... das müsste man eben selber auch einmal untersuchen. Also so viel ich weiß, hat es eigentlich irgendwie, da weiß ich jetzt aber bloß Fetzen noch davon, das ist auch schon so lang, dass ich mich da jetzt einmal damit auseinandergesetzt habe, hat es auch so seine Wurzeln noch bei dem Magnus Hirschfeld und dann auch bei dem Karl-Heinz Ulrich oder ich weiß jetzt gar nicht, ja genau, der eigentlich so der erste schwule Aktivist sozusagen war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und da ist dieses Dazwischen ganz arg stark gemacht worden. Also das ist da, aber also das müsste man eben selber auch einmal untersuchen. Also ich bin halt da auch nicht immer so jemand, der so gut Definitionen bringen kann und irgendwie das jetzt da irgendwie entwickeln kann. So aus dem Stand. Dann würde ich zur nächsten Frage übergehen. Oder Sarah, möchtest du da noch was zu sagen? Sorry. Ja, also ich glaube, das mit den biologischen Mischwesen, das bezog sich ja wahrscheinlich eher auf Intersexuelle, oder? Also Freud sagt das genau. Über alle Menschen. Und wie gesagt, intersexuelle Menschen sind der lebende Beweis dafür, dass das keine Erfindung von Freud oder sowas ist. Okay. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt kurz schon in der Biologie sind, zum Beispiel Zwillinge, männlich-weiblich, tauschen auch Zellen untereinander aus. Und es ist völlig normal, dass es Frauen mit Barthaar gibt, Männer, die überhaupt keine Körperbehaarung haben, dass manche Männer mehr Östrogen ausschütten, manche Frauen mehr Testosteron, dass es wie gesagt in starken Fällen auch selbst primäre Geschlechtsmerkmale beider Geschlechter gibt. Okay. Ja, und ich wollte ja auch nicht dazu plädieren, Marx nicht zu lesen. Ja, aber das weiß ich doch. Wollte ich nur sagen, in diesem Feld, und das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, da sind es ja eben nicht die gesellschaftlichen Institutionen, die Produktions- und die Arbeitsbedingungen, sondern sollen ja wirklich einzig und allein unsere persönlichen Attitüden und Sprachgewohnheiten sein, die aus der Welt sozusagen unter Abziehung aller Vermittlungsinstanzen so einen besseren Ort machen. Und das ist ja im Grunde auch schon der ganze Clou, weshalb ich das ablehne. Und dann war, glaube ich, jetzt bin ich irgendwie aus dem Konzept gekommen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, also dass Butler, glaube ich, Popularität erlangte in den 90ern, da muss man wirklich darauf hinweisen, das lag auch an einem Widerspruch innerhalb der zweiten Frauenbewegung begründet, weil die haben sozusagen die ursprüngliche Einsicht in die Individualität von Geschlechterstereotypen zu so einem genuin weiblichen Essentialismus verengt. Also da ging es dann plötzlich um Göttinnen, um Superheldinnen, ja, genau, die Welt retten. Es gab so eine krasse Vergötzung des frechen Mädchens, dann, das hat sich irgendwie in Pippi Langstrumpf materialisiert und so weiter, ja, und das ist bis heute, ja, gerade dieser Heldinnen-Epos zieht sich durch alle feministische Kreise, so spinnefeind sie einander auch sonst sein mögen. Und Butler war sozusagen vor allem für intellektuelle Frauen damals interessant, die sich aber auch, wie zum Beispiel Frauen aus dem Umfeld der Schwarzen Botin oder Katharina Rutschki, die sich Butler erst freudig angenommen haben und später skeptisch dann zu ihr geäußert haben, weil Butler eben gesagt hat, das ist, also weil Butler einfach eine Essentialismuskritik hatte. Hm. Ja? Und bei Butler ging das aber, denke ich, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie, oder Katharina Rutschke, das mal witzig formuliert, sie meinte, die Gender Theory von Butler ist sozusagen der Theorie gewordene Tagtraum. Früher hat man noch Vera Lind oder Vera Stephan gelesen und heute träumen Frauen davon und wahrscheinlich ist das auch so ein Neid auf den männlichen Subjektstatus geworden, weil wenn wir mal ehrlich sind, hatte jede von uns vielleicht aus berechtigten Gründen mal irgendwie eine Missgunst oder Neid gegenüber Männer und statt das halt zu reflektieren, gab es dann so einen Abgesang auf das weibliche Subjekt per se, also Geschlecht soll dann etwas vollkommen Fluides sein, dass man, wie es ja inzwischen in der Wirtschaft heißt, nach Belieben neu erfinden und flexibel umprogrammieren kann. Und ich würde sagen, vor diesem Hintergrund, ja, und also es ist gerade ja nicht die notorisch, also in modernen Gesellschaften, ja, werden Frauen ja gerade nicht notorisch diskriminiert, sondern sie sollen halt einfach, also es soll sie einfach nicht mehr geben, sie sollen halt überflüssig gemacht werden. Und das sind sie ja auch schon auf dem Markt sozusagen. Und das ist, glaube ich, und das ist so eine Komponente, die sieht man bei Butler nicht. Dieser Abgesang auf das Geschlecht per se, das ist einfach eine Verdrängung von Geschlechtlichkeit. Ja? Weil ich würde sagen, dass Identität auf so eine, also oder dass die Verleugnung der Natur auf so eine naturgeschichtliche Tatsache hinweist, von der die menschliche Psyche einfach nicht loskommt. Ja, nämlich Verdrängung, weil erst Verdrängung schafft Identität und umgekehrt könnte man ja sagen, dass Identität überall, wo sie behauptet wird, erst auf Verdrängung beruht und auch Adorno hat ja gesagt, dass wenn Menschen sich hinstellen und sagen, dass das bloße So-Sein, also dass man so und nicht anders geartet sei, das Wesen aller Kritik sein soll, dann ist das ja pure Ideologie. Ja, ich glaube, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Von Postone kommt, traditioneller Feminismus. Ja. Und da würde mich interessieren, Postone macht den ja unter anderem primär aus seiner Auseinandersetzung mit Lukács auf, den er als traditionellen Marxisten bezeichnet, genau wegen diesem Punkt, dass Lukács sagt, es geht auf eine Art und Weise um die Etablierung der Diktatur des Proletariats. Und interessanterweise er auch sowohl in seinen Schriften zum Staatskapitalismus Horkheimer vorwirft, in einem, bis zu einer gewissen Tendenz darin verhaftet zu bleiben, und in seinem Hauptwerk Time, Labor and Social Domination auch Adorno vorwirft, zwar tendenziell darüber hinausgehen zu haben, aber auch bis zu einem gewissen Punkt darin verbleibt. Und mich würde interessieren, wenn man dann Lukács selbst liest, an dem dieser Begriff sich ja stark aufgemacht hat, dann sagt ja Lukács nicht, die Diktatur des Proletariats, das ist die Utopie, die wir wollen, sondern die Hauptaufgabe der Diktatur des Proletariats als Übergangsstadium ist, dass es nur das Proletariat ist, was die Arbeitsbedingungen und quasi die soziale Existenz des Proletariats überwinden kann. Also das Ziel der Diktatur des Proletariats ist die Abschaffung des Proletariats. Mich würde interessieren dazu, inwiefern du diesen traditionellen Marxismusbegriff verstehst und allgemeiner zu der Diskussion insgesamt würde mich interessieren. Mir scheint den Marxismusbegriff, wie ich ihn hier jetzt mit Lukács irgendwie kurz umreißen wollte, die interessante Frage zu sein, dass es ja nicht darum geht, sind wir für eine Identität oder sind wir gegen die Identität, in dem Fall der Arbeiter oder des Proletariats, sondern inwiefern bietet diese Identität Proletariat über ihre eigenen Bedingungen aufgeklärt, die einzige Möglichkeit für die Überwindung des Proletariats, also eine Kritik am Proletariat und nicht einfach eine Affirmation oder Ablehnung. Und mich würde interessieren, wie verhält sich das zu eurer Diskussion hier, weil mir bis jetzt schien mir auch jetzt gerade nochmal am Ende diese Frage von Identität eher so als was man halt irgendwie machen kann oder nicht. Und mich würde eher interessieren, vielleicht in dem Sinne die Frage, bei Adorno ist ja auch der Punkt in der negativen Dialektik mit Identität, nicht nur zu sagen quasi, Identität ist einfach schlecht, Identitätsdenken ist einfach was, was man hätte von vornherein gar nicht erst angehen können, sondern die Aussage ist ja auch, diese Nicht-Identität als utopisches Moment kommt erst auf, sobald Identität gesetzt wird. Und mich würde in dem Sinne die Frage stellen, quasi dieses utopische Potenzial, was wir jetzt eben hier in der Kritik oder in der Unterstützung oder wie auch immer dieser Gender-Debatte äußern, inwiefern verhält sich das zu dieser Notwendigkeit, Nicht-Identität selbst als etwas, was sich erst immanent in Identitätssetzung quasi als Potenzial entfaltet? Also du hast die Frage jetzt an mich gerichtet, ne? Also die erste und der zweite Teil war so an alle, auch an... Ja, ich meine, das ist natürlich jede Menge irgendwie. Ich meine, das ist so umfassend, die Frage von dir. Und das sind auch verschiedene Ebenen. Also das ist schwer, irgendwie das jetzt anzugehen. Also was den Lukács angeht, also den Lukács von Geschichte und Klassenbewusstsein. Also ich bin ja ausgesprochener Lukács-Fan. Also das mit der Verdinglichung und wie er das irgendwie mit der Geistesgeschichte irgendwie so... zusammengebracht hat und wie er das da alles so entfaltet, auch im Zusammenhang mit so Veränderungen hin, im Grunde genommen zu so einer Mittelschichtsgesellschaft schon in den 20er Jahren und so. Also ich habe mir echt gedacht, als ich den das letzte Mal vor so 12 Jahren gelesen habe, habe ich mir gedacht, Gott sei Dank ist der schon tot. Ansonsten irgendwie würde ich dem einen albernen Teenie-Fanbrief schreiben. Also... Und ich meine, man kann irgendwo, gerade dass er das eben nicht irgendwie, das ist ja gerade das Spannende an dem Lukács, dass er das eben nicht irgendwie so ganz platt vulgär marxistisch, zumindest in dem Aufsatz, so ein Proletariat oder sonst noch was festmacht, sondern dass er das wirklich so auf die Gesellschaft in Gänze überträgt, auch auf die Ideen, auch auf die Ideengeschichte und so. Und ich meine, das mit dieser Diktatur des Proletariats oder wie das heißt, Klasse an sich und Klasse für sich, bei dem Lukács. Also der Horkheimer hat einmal gesagt, man könnte den Lukács auch ganz gut ohne Proletariat lesen. Und das finde ich nämlich auch. Und ja, also das ist einmal als erstes. Und zum Zweiten, also was jetzt zu dem Poston angeht, und sein Bezug zur kritischen Theorie finde ich sowieso etwas problematisch. Also er wirft ja der kritischen Theorie vor, dass sie praktisch, also dass man bloß ein hermetisches Totalitätsverständnis haben kann und dass dann irgendwie so immanent sozusagen Emanzipationsmöglichkeiten entstehen können. Und das ist... Bei der kritischen Theorie von Horkheimer und Adorno ist es halt verbunkert und so mit der verwalteten Welt und so weiter und so fort. Naja, und da würde ich jetzt halt nicht einfach sagen, da sind Sie jetzt einfach falsch drauf, sondern Sie haben ja gerade auf diese verwaltete Welt, auf diese Mittelschichtsvergesellschaftung, auf diese ganze Bürokratisierung und so weiter, diesen gesellschaftlichen Wandel reagiert damals im Gegensatz zu vielen marxistischen Ansätzen und so weiter und so fort, die da an dieser Diktatur des Proletariats da und an Ähnliches irgendwie da dran festgehalten haben. Und ich denke eher, dass das gerade das Verdienst ist von der kritischen Theorie, ohne dass da irgendwie so ein plumpes, utopisches Ideal da ist zu sagen, es gibt jetzt eigentlich da gar nichts Emanzipatorisches im Moment so. Oder beziehungsweise das gibt es bloß in diesen nicht identischen und in gewissen Widersprüchen, die aber irgendwie jetzt da gar nicht irgendwie sozusagen nach außen auflösbar sind oder einfach so emanzipatorisch aufbrechen oder sowas. Und zu sagen, das ist eben gerade diese Flaschenpostgeschichte, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann habe ich irgendwie auch so das Problem, aber auch mit der kritischen Theorie selber, mit dem Nicht-Identischen. Ich glaube, dass das was sehr Wichtiges ist, auch dass gerade in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse es so ist, dass eigentlich so eine androzentrische Wissenschaft und Erkenntniskritik, dass die eigentlich im Grunde genommen der Adorno, der sagt ja irgendwie, das ist durch einen Tausch begründet. Und ich würde aber sagen, das ist durch die Wertabspaltung begründet. Nämlich dadurch, dass da bestimmte Sachen, also qualitatives Denken, lebensweltliches, also was nicht einfach irgendwie so im positivistischen Verständnis aufgeht, dass das einfach abgedrängt wird. Und da denke ich, ist es schon sehr wichtig, dass man das sieht. Aber ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass dieses Nicht-Identische tatsächlich so ein emanzipatorisches Potenzial hat, sondern ich glaube, dieses Nicht-Identische ist wichtig, das zu sehen für die Beschreibung der Wirklichkeit im Hier und Heute, als kritischen Begriff auch, aber nicht irgendwie so als Utopie, die jetzt irgendwie über den Kapitalismus da hinausgeht. Möchte noch jemand was dazu sagen auf dem Podium? Also mir ist oft gar nicht klar, was das eigentlich sein soll, Identität. Also ich kenne jetzt den freudischen Begriff der Identifizierung und ich kenne natürlich auch das Identische und das Nicht-Identische. Ich weiß noch, ich glaube, Freud hat sich einmal auf Identität bezogen, der davon vom Wahn des Säuglings gesprochen, das denkt, er sei eins mit der Mutter. Und ich kenne Begriffe wie jetzt irgendwie Prägung, ja, und Sozialisation, aber ich denke, der Begriff Identität, das ist einfach so ein Begriff auch der Moderne. Und würde mir mal, also damit wird jetzt halt so hantiert wie mit dem Begriff Gender, ohne dass man einen Begriff davon hat, aber ich würde mir mal wünschen, dass mir jemand wirklich erklärt, was diese sogenannte angebliche Geschlechtsidentität denn sein soll. Also ich denke, man sieht diese Unzulänglichkeiten von Menschen und Dingen, weil eben kein Ding und kein Mensch identisch mit sich selbst ist so. Ja? Und das ist, ja, wie gesagt, mir persönlich ist es nicht klar, was damit überhaupt gemeint sein soll, weil es gibt ja auch wirklich etliche Definitionen, soziologische, psychologische und so weiter. Und bisher hat mir das eigentlich keiner so richtig und so, dass ich das auch irgendwie also hinnehmen konnte oder das irgendwie fruchtbar fand, erklären können. Ja, ich denke, das ist ein weites Feld. Ja. Das müsste man einfach einmal auch so begriffsgeschichtlich im Zusammenhang mit den realen historischen Entwicklungen untersuchen, woher das jetzt kommt und welchen Stellenwert das dann auch hat und so. Ich meine, was mir halt... Stefan würde dazu auch noch was sagen wollen. Ja, darf ich das noch kurz noch fertig machen? Ich meine, was mein Problem halt ist, wenn man jetzt diesen Identitätsbegriff so vollkommen abstrakt negiert, wie zum Beispiel die Butler oder sowas, dann ist es halt auch so, also ich habe zum Beispiel schon, ich bin jetzt natürlich kein identisches Wesen, als Flintenweib ist man kein identisches Wesen, aber ich habe dann irgendwie, trotzdem habe ich irgendwie schon so Elemente, wo ich denke, das hängt jetzt, das kommt jetzt von meiner weiblichen Sozialisation und so. Also irgendwie, ich bin so ein richtiges Kehrtier, schlimm. Naja, und das sind halt lauter solche Sachen, mit denen muss man dann auch irgendwie fertig werden. Ne? Also das ist einfach mal so als Frage so. Ja, ich habe Identität. Auf der einen Seite diesen Begriff der Geschlechtsidentität, den habe ich einfach übernommen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Basalste mir dabei gedacht, Identität ist Deckungsgleichheit mit sich selbst. Das heißt, es ist etwas, was immer mit sich übereinstimmt. Und insofern widerspricht es der Entwicklung. Und auf der einen Seite, also Adorno hat, ich mache weiter mit den Definitionen, den Zitaten, Adorno sagt in der negativen Dialektik, Identität ist die Urform von Ideologie. Ja. Das heißt, der Ursprung eines Denkvorgangs, der uns aufklärt über unsere Welt und dabei gleichzeitig die gesellschaftlichen Umstände verschleiert. Und ich glaube, das ist der interessante Punkt, dass nämlich eben Kapitalismus und bürgerliche Gesellschaft Menschen in einer gewissen Art und Weise identisch machen. Das heißt, auf der einen Seite bin ich der unveräußerliche Besitzer meiner wahren Arbeitskraft und niemand anders. Und ohne das könnten wir keine freie Gesellschaft haben und erst recht keine befreite Gesellschaft denken. Und insofern ist es eben genau diese Idee, dass ein Mensch deckungsgleich sei mit sich selbst, aber auch, dass Dinge eine Identität hätten, also eine austauschbare Machbarkeit hätten, was überhaupt erst so eine Form von Gedankenaufklärung, Emanzipation ermöglicht. Auf der anderen Seite, um auf die Frage zurückzukommen, auch der Punkt, erst durch diese Identität, durch dieses Du bist dir selbst deckungsgleich, entsteht die Möglichkeit zu merken, wow, warum stehe ich denn dann irgendwie neben mir? Oder warum ist eben, um zurück zu Marx zu kommen, warum ist ein gewisser Teil des Produkts meiner Arbeit nicht bei mir, sondern außerhalb von mir? Inwiefern ist eben bürgerliche Gesellschaft, die Gesellschaft von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit nicht deckungsgleich mit sich selbst? Und genauso, inwiefern ist die absolute Barbarei des Kapitalismus, die uns in die fröhlichen Urstände der Barbarei zurückversetzt, nicht einfach nur das, die Hölle, deckungsgleich mit sich selbst, sondern auch die einzig mögliche Ausgangsbedingung für eine klassenlose Gesellschaft? Und ich glaube, das hängt dann doch wieder sehr eng mit der Frage von Geschlechterverhältnissen zusammen und trifft es vielleicht dann auch an einigen Stellen ganz gut, auch wenn es durchaus schmerzhaft abstrakt bleibt. Ja, ich habe jetzt hier auch nochmal Adorno, jetzt sind wir schon im Pro-Seminar angekommen. Also der hat ja, und das finde ich auch einen guten Gedanken auch gesagt, also jene Sphäre der Psychologie, in der wir glauben, ganz wir selbst zu sein, in so einem sehr dunklen Sinne, und das ist ein Zitat, zugleich auch so die Sphäre sein, in der wir am allerwenigsten wir selbst sind, weil wir eben bis ins Innere von jedem für andere und für anderes Sein präformiert sind, dass so etwas wie das nicht unter den Identitätszwang gebeugte Dasein des Einzelnen bricht, ja. Da bezieht er sich ja auch auf Hegel und die Herr-Knecht-Dialektik und vielleicht kann so das Schauspiel, also das Brechen ja mit den Identitätszwängen auch zeigen, dass Herr und Knecht eben nicht nur Menschen sind, sondern dass sie es eben auch noch nicht sind. Und ich würde auch sagen, so diese ganzen zivilgesellschaftlichen Sprachgewohnheiten im Feminismus und so ein zum Götzen erhobener Identitätspluralismus sind vor diesem Hintergrund ja viel mehr Ausdruck einer um sich greifenden Ohnmacht. Und ich würde auch sagen, das bestätigt so Katharina Rutschke in der These, dass die neue Frauenbewegung seit den 70er Jahren so eine Art Symptom eines radikalisierten, unglücklichen Bewusstseins ist, weil man streitet nicht mehr für Freiheit, Emanzipation, sondern man puckt sich ja im Gegenteil ein in so Begriffe wie Betroffenheit, Identität und so weiter. Und ich würde sagen, das ist wirklich, das ist eine krasse Ohnmacht, weil du ja auch gesagt hast, wir leben ja auch in krisenhaften Zeiten, wo man sich irgendwie an das eigene Ich klammert. Man hat ja nicht mehr so einen erweiterten Sinnhorizont von einer besseren Gesellschaft. Und statt dass man ein anderer sein will in einer anderen Gesellschaft, will man plötzlich irgendwie man selbst sein. Also wenn mir jemand nach 10 Jahren sagt, du bist ganz du selbst geblieben, ey, dann würde ich das als Beleidigung aufnehmen. Aber es ist, und ich würde wirklich sagen, das hängt vermutlich auch sozusagen mit diesen bürgerlichen Ursprüngen des Feminismus in der Studentenbewegung zusammen, dass man leider auch den geisteswissenschaftlichen Fakultäten der Universität verhaftet geblieben ist, die sich ja mit ihren fremden Queer-Paradigmen inzwischen selbst parodieren und dass es keine Kampfstrategien gibt. Also es fehlt an Fantasie, es gibt einen Mangel an Fantasie und auch keine Kampfstrategien. Also es gibt so geblümte Frauen der zweiten Frauenbewegung, die aber zumindest noch für Frauenrechte kämpfen. Also ich finde es ja richtig, dass sie zumindest so noch kritisch Dinge wie Prostitution oder Islam beleuchten, auch wenn ich damit nicht immer ganz konform gehe. Und in dieser neuen Queer-Bewegung geht es ja wirklich nur noch um selbst Darstellung. Also ihr Sprachrohr hatte ja einen so zeitgeistkompatiblen Influencer wie Hengame Yagubi Farah oder so. Ja? Die sagen zwar Marxismus geil, aber beliefern ja die großen Firmen weltweit mit ihren ganzen, Diversity Management und Female Business Parolen. Naja, aber ich schweife jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir haben noch 3 Fragen, danach machen wir Cut auf jeden Fall, dass wir zum Ende kommen. Die Fragen und Antworten möglichst kurz halten und die letzte Frage wird dann auch so die Abschlussrunde werden. Aber wir gehen erstmal zur nächsten Frage. Bitte. Ja, also es gibt mir gern die Diskussion künstlich in die Länge zu ziehen, wenn ich sehe, dass sich hier schon die Reihen lichten. Oder unnötig Dissens auf dem Podium zu sehen, aber ich hätte eine Bitte an dich, Horst Bieter. Was? Ja. Und zwar um weitere Leute. Und ich glaube, eine der wichtigsten Trennlinien Abspaltungskritik zu dem Rest des Podiums oder auch der veranstaltenden Gruppe, wenn ich mal so frei sein darf, ist ja der Gedanke, dass es der Kapitalismus sowas wie eine innere Schranke besitzt, dass es sowas wie eine durch die dritte industrielle Revolution und die massenhafte Abschaffung von abstrakter Arbeit aus dem Produktionsprozess da eine fundamentale Krise in Gang gesetzt wurde, und die Abspaltungskritik verhandelt ja auch das Geschlechterverhältnis vor dem Hintergrund dieser fundamentalen Krise, also Stichwort diese Flexi-Identitäten und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass du da vielleicht nochmal mehr auch die Doppelbelastung von Frauen und die Verwilderung des Patriarchats, dass du da die Begriffe, die du geprägt hast, dass du da nochmal näher darauf eingehst und das erläuterst. Ich weiß, das ist ein schweres, weit ausführendes Topic, aber gerade vor dem großen Krisenverläufer. Also das eine. Ganz kurz, wir machen auf jeden Fall hinterher noch eine kleine Bartour mit Bier und so weiter. Wir können die Gespräche dann auch informell fortsetzen. Also das, was jetzt hier nicht beantwortet werden konnte, wir können uns danach sicherlich auch nochmal austauschen. Also ich wollte jetzt irgendwie bloß zu dem Identitätsbegriff noch sagen. Ich meine, es ist halt schon so mit dem Identitätsbegriff, dass natürlich ich so ein Unbehagen habe, wenn es eben so eine abstrakte Negation von Identität ist, weil es ja auch wahnsinnig gut dann zu diesen Flexizwangsidentitäten passt, Poltanski, Chapelleau und sowas. Und wo es ja dann auch schon Arbeiten gibt, ich glaube von dieser Hanna Meisner, die den Adorno und und die Butler eben da zusammenbringen will und so. Also wo dann halt irgendwo nicht so gesehen wird, dass der Unterschied ja der ist, ich meine, bei der Butler ist das so eine Hypostasierung von Differenzen und so eine totale Dekonstruktion, die eigentlich inhaltslos ist. Und bei dem Adorno geht es ja immer um die Sache selber. Das muss man mal festhalten. Dann mit deiner Frage mit der Wertabspaltung und was das mit der Verwilderung des Patriarchats und so. Ich meine, das muss man ja auch einmal sehen. Es hat ja, weil das ist nämlich auch was mich stört an der heutigen Diskussion, dass man nämlich irgendwie die Postmoderne dann gar nicht mehr als tatsächlich eine gesellschaftliche Phase in den Blick nimmt, die aufgrund bestimmter Produktionsverhältnisse, sage ich jetzt mal einfach so dogmatisch, also oder beziehungsweise eine Veränderung der Produktionsverhältnisse, nämlich dieses Obsoletwerden der abstrakten Arbeit, dritte industrielle Revolution und so weiter, dass das natürlich auch überhaupt in den Blick kommen muss. Also weil man hat dann manchmal den Eindruck irgendwie, das wird einfach vergessen, das war ein riesengroßes Dings und irgendwie, ich habe da Prügel gekriegt in Diskussionen bis zum geht nicht mehr. Und mit der Verwilderung des Patriarchats, da meine ich jetzt einfach, um das jetzt mal kurz zu machen, dass im Zuge dieser Veränderung, dieser dritten industriellen Revolution, dieser Abspaltung des Weiblichen, die damit verbunden ist und im ganzen historisch gesamtgesellschaftlichen Prozess, dass es da zu so einer Auflösung von Institutionen kommt wie Erwerbsarbeit und Familie, dass das erodiert und dass das Patriarchat sozusagen nicht mehr irgendwo, ganz platt gesagt, also irgendwo so in Ehe und Familie dann irgendwo so seine Heimat hat, sondern indem das erodiert, wird dann auch so dieses Patriarchat selber zu sowas oder die frei flottierendem. Also indem das eben Institutionen entbunden ist, wo dann auch bei Männern dann zum Beispiel auch durch die Infrage von Männlichkeit und so, also es zu Gewaltexzessen oder sowas kommt, wo das dann so eine frei flottierende Aggressivität ist, die gar nicht mehr so eingebunden ist in so eine familiäre Institution. Und ich denke, das ist in bestimmten Gegenden der sogenannten Dritten Welt schon viel noch weiter fortgeschritten. Zum Beispiel habe ich mal gelesen, so was HIV und AIDS angeht, das ist in der afrikanischen, also in afrikanischen Kontexten ist es halt, verbreitet sich das auch deswegen, weil die Gewalt einfach zunimmt, weil nämlich so traditionelle Institutionen sich auflösen und dann die Männer sozusagen durchdrehen oder sowas. Und ich glaube, so tendenziell ist es bei uns auch so und es kommt noch schlimmer. Ja. Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage. Ich gehe da immer vor hier. Ja, also danke, dass ihr versucht habt, meine Fragen für mich zu beantworten. Ich bin nicht ganz zufrieden. Zum einen, also ich habe sehr viel über Marxismus heute gelernt, danke dafür. Manche unironisch. Aber trotz allem ist für mich das Oberthema, und zwar materialistische Auslegung der Gesellschaft und eine dekonstruktivistische, theoretische Annahme, wie auch immer man es nennen will, die in diesem Sender ausgedrückt wird, des Vortrags für mich nicht so gut rübergekommen. Wir haben ja eine Dichotomie schon allein im Titel, und zwar Gender und die Linke. So, irgendwo muss es dann eine Differenz geben. Sarah hat das für mich am glücklichsten noch formuliert. Und ich würde mir wünschen, halt wirklich noch eine Verknüpfung zu schaffen, inwieweit diese beiden Kategorien miteinander interferieren und sich auch gegenseitig beeinflussen. Also einerseits diese psychologisch abstrakte Ebene, andererseits die materialistische Ebene. Diese Interferenz ist mir nicht so gut rausgekommen heute. Vielleicht habt ihr dazu noch ein paar Gedanken, also auch auf politischer Ebene, auf die Begrifflichkeit Mann und Frau, die ja in sich schon eine Dichotomie sind, aber auch als Zusammenschluss hinsichtlich eines biologischen Seins als Mensch, aber auch als soziales Wesen Mensch. Wir sind ja keine Weibchen und Menschen. Also in der Hinsicht sind so viele Ebenen für mich noch offen geblieben. Vielleicht habt ihr dazu noch ein paar Gedanken. Darf ich anfangen? Ja, sehr, sehr gut. Ich bringe es nochmal zurück. Am Anfang habe ich gesagt, die Linke war die politische Tendenz, die Befreiungstendenzen, die revolutionären Tendenzen bürgerlicher Gesellschaft am radikalsten umsetzen wollte. Und die Idee davon, dass Männer und Frauen gleich sind, gleichwertig sind und dass sie frei sind, ist eine ursprünglich bürgerliche Idee. Die gab es so vorher nicht, nirgendwo auf der Welt, niemals in so einer Art und Weise. Und insofern hängt die Linke durch die bürgerliche Gesellschaft sehr eng mit der Frage nach den Geschlechtern, der Befreiung der Geschlechter und inwiefern sie auf Augenhöhe stehen zusammen. Und die Idee eben ist, dass auf der einen Seite der Unterschied in Form von Diskrimination überwunden werden kann und dennoch keine reine Identität zwischen den Geschlechtern hergestellt werden muss, dass Dinge in Differenz bestehen bleiben können. Ich sage am Ende nochmal was dazu, aber ich fand das eine gute und wichtige Frage. Dankeschön. Jetzt geht die Sarah pinkeln, also irgendwie jetzt wollte ich da was dazu sagen. Du darfst was sehen. Ich meine, worüber wir ja jetzt gar nicht so geredet haben in unserer Identitätskritik, das ist irgendwie so, gibt es jetzt körperliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Und da muss ich sagen, ich glaube ja. Also auch wenn das alles irgendwo sozusagen flexibel ist, also so innerhalb der Geschlechter oder so, glaube ich nicht, dass man das einfach irgendwie alles dann so verflüssigen kann, dass das es gar nicht mehr gibt. Also ich meine, das wäre ja dann die Butler. Da sind wir ja dann vielleicht beieinander, oder? Schauen wir mal. Also auf jeden Fall zwickt mich das halt schon. Und ich denke halt, ich meine, so... es gibt dann tatsächlich auch so dazwischen Identitäten, sage ich jetzt mal so, oder Geschlechter. Aber ich denke, das sind halt dann wenige. Und als diese wenigen sind es dann aber auch nicht identische. Und da haben sie auch ein Recht, als solche anerkannt zu werden. Wo ich irgendwie gegen dieses ganze Normalitätsgetue dann schon viel einzuwenden habe. Und es gibt dann eben auch Leute und Menschen, die sich dann halt tatsächlich, die einen Männer- oder einen Frauenkörper haben und sagen, wir sind aber eine Frau oder wir fühlen uns als Frau oder wir sehen uns als Mann und irgendwie möchte ich da jetzt eine Operation haben. Und da glaube ich halt schon, dass das dann auch wichtig ist, dass dem auch stattgegeben wird. Allerdings kann man das halt nicht zum absoluten Maßstab machen. Jetzt, dass halt alles einfach irgendwie fluid ist und dass es überhaupt keine Unterschiede mehr gibt zwischen Männern und Frauen. Ich meine, also irgendwie, wenn ich mal überlege, welche Ängste ich in meinem Leben nicht schon gehabt habe, öfter irgendwie, dass ich schwanger bin und so. Also sowas ist ja dann schon ein Problem. Und ich meine, ich hätte das Kind dann halt auch austragen müssen und so. Und da kann man halt nicht einfach sagen, naja, irgendwie sowas gibt es jetzt halt nicht. Und wir gehen jetzt da bloß in das dazwischen oder so. Und ich denke einfach, dass man das differenziert behandeln muss und dass man da auch dann den Mut haben muss, das halt dann auch als solches zu benennen und diese Phobie irgendwie gegen so eine körperliche Differenz, also ich sage jetzt bewusst körperliche Differenz, weil ich bin da nämlich ganz auf diesem Sex-Gender-Trip, wie er früher behauptet worden ist, nämlich dass es diese Unterschiede gibt, dass das aber keinen Einfluss hat auf diese Vereigenschaftung, also irgendwie, dass Männer jetzt irgendwie aggressiver sind und Frauen passiver oder irgend sowas, das ist für mich Sozialisationssache. Und was dieses Materielle angeht, also ich denke mir halt irgendwie mit dem Marxismus und so, ich meine, ich habe da halt schon immer so dieses Problem, irgendwie ist das jetzt ja mittlerweile auch schon zum Schlagwort geworden irgendwo, so das mit dem materialistischen Feminismus und so. Und ich denke halt, dass man das irgendwie tatsächlich gesamtgesellschaftlich fassen muss, dass das nicht einfach hier die Ökonomie ist und dann gibt es da so einen Überbau oder sowas, sondern ich glaube, dass diese Gesellschaft, dass das, wie gesagt, materieller, sozial, kultureller und psychosozialer Gesamtzusammenhang ist, wo der Marx das, ich weiß nicht, im Kapital, im Fetischartikel spricht er mal von Denk- und Existenzweisen oder irgendwie sowas Ähnliches. Und ich glaube, da muss man eben über ihn selber dann auch noch hinausgehen, beziehungsweise diese Leerstellen noch viel mehr füllen, ohne irgendwie da so eine komische Basis anzunehmen. Sarah, du bist noch pünktlich zur Beantwortung der Frage. Möchtest du noch was sagen zu der Frage, die gestellt wurde, Gender und die Linke und die Verknüpfung und welche Aufgabe die Linke hat? Ja, also wenn wir uns jetzt die heutige Linke ansehen, ja, dann haben wir es ja im Grunde mit so einer Modeerscheinung auch zu tun, ja, zumindest der Linksliberalismus ist mittlerweile ja hegemonial. Was meinst du jetzt da? Ja, also ich würde halt sagen, es gibt ja zum Beispiel also Tendenzen, die damals berechtigterweise von der 68er-Bewegung ja erkämpft wurden, ne? Freiheit, weiß ich nicht, Autonomie und so weiter, und das sind aber auch alles Begriffe, die vom kapitalistischen Mainstream vereinnahmt wurden und die halt auch spielerisch für sich, also ich meine, jede Firma wirbt ja mittlerweile mit Flexibilität und Autonomie und so weiter, und da muss man sagen, haben diese Begriffe und haben diese erstrittenen ja, Kernkompetenzen, nennt man das mittlerweile ja sogar, überhaupt, also haben die ihr Widerstandspotenzial eingebüßt, und die Linke materialisiert sich ja auch über ihre Anhänger. Und wenn ich mir jetzt die heutige Linke sozusagen anschaue, dann frage ich mich schon, wo ist denn da dieses revolutionäre Potenzial? Also ich glaube nicht, dass man hier irgendwie eine Revolution übermorgen wird reißen können. Ich würde eher sagen, das ist mittlerweile ja, hat sich halt die gängige Phrase von Identitätspolitik entpuppt als sozusagen kümmerliches, aber kostengünstiges Surrogat des Emanzipationsversprechens, auch des weiblichen. Und jetzt gilt es halt irgendwie die gerechte Verteilung des Elends nach Hautfarbe, Geschlechtsidentität und Ethnie irgendwie zu verteilen. Und das meine ich auch mit diesem indifferenten Nebeneinander von irgendwie kulturellen, ethnischen oder geschlechtlichen Identitäten, was auch immer das jetzt sein soll. Und da würde ich sagen, also im Grunde hat sie keine Perspektiven. Also ich würde sagen, die feministische Nachfolgegeneration hat sich vielmehr dem grenzenlos fluiden Kapital anverwandelt und das unbewusst, dass ja auch reale Frauen auch immer weniger angewiesen ist, sondern eben auf diese zersplitterten Subjekte, die sozusagen sich immer neu erfinden und immer neu performen müssen. Und das alles wird ja auf einer reinen Sprachebene vorgefunden. Alles ist jetzt reine Sozialität, ohne dass eben gefragt wird nach den konkreten Bedingungen zum Beispiel, unter denen ja auch Frauen zum zweiten Geschlecht wurden, wie Simone de Beauvoir es genannt hat, nicht das andere Geschlecht, das ist ein Übersetzungsfehler. Und Rosita, wollte ich dich auch nochmal zum verwilderten Patriarchat machen. Ich muss sagen, ich habe das vor 5-6 Jahren oder so zuletzt gelesen. Ich auch. Ganz kurz, die Frage kommt auch gleich danach, dann kann man ja, ich noch eine Frage. Und das ist gleichzeitig auch euer Abschlussplädoyer, also noch eure abschließenden Worte in Bezug eben auf die letztgestellte Frage. Genau. Let's go. Danke. Hört man mich? Ja. Ich habe erstmal einen kurzen Kommentar, also weil Sarah das vorhin gesagt hat, der Marxismus noch 19. Jahrhundert ist. Das fand ich auch spannend, weil ich habe heute einen Text gelesen von der Spartacist League. Von wem? Spartacist League, so eine Gruppe in den Staaten aus den 70ern, war der Text. Und die machen so ein bisschen, die stellen denselben Vorwurf an den Feminismus oder an die Frauenbewegung. Und also Olympe de Gouges und Mary Wollstonecraft haben ja schon in der Französischen Revolution, in bürgerlichen Rechten, die Forderungen zur Gleichheit der Geschlechter gestellt. Mary Wollstonecraft wollte, dass man Kinder unabhängig vom Geschlecht erzieht. Dann kam im 19. Jahrhundert kamen dann die utopischen Sozialisten. Charles Fourier hat sich eine Gesellschaft überlegt, wie man irgendwie Kinder gemeinsam erziehen könnte und sexuelle Freiheit und dergleichen, wo dieser Gedanke des Gender als soziales Konstrukt auch schon mitschwingt. Und es kommt dann also erst Marx wird ja dann relevant, weil er gerade diese utopischen Sozialismen aufgreift und kritisiert, indem er zeigt, dass diese Utopien schlicht nicht ausführbar sind, weil die Realität zu sehr von den Produktionsbedingungen abhängt. Genau, also aus dieser Position sagt halt der Marxismus, so wir haben den utopischen Sozialismus überwunden, also ist der Feminismus, wie wir ihn betreiben, konservativ. Und aus der feministischen Perspektive heißt es dann Klassenkampf, also das hast du ja beschrieben gegen auch Nancy Fraser und so, Klassenkampf ist halt irgendwie konservativ. Also alle werfen den anderen vor, irgendwie in der Zeit stehen geblieben zu sein. Und ich würde sagen, höchstens noch die Gender, also gerade aus der Gender-Perspektive scheint es wahrscheinlich gerade so, also Alice Schwarzer wird als Aktionäre oder so bezeichnet, wie du schon gesagt hast. Und da scheint mir auch gerade die Relevanz von Feminismus und Marxismus zu liegen. Also der Grund, dass wir heute noch diese Fragen besprechen, zeigt doch eigentlich, dass sowohl die Frauenfrage als auch die Klassenfrage oder marxistische Frage nicht geklärt sind. Genau, also das wäre so der Kommentar. Und die Frage, die ich im Zusammenhang habe, wäre an euch jetzt vielleicht eine gute Schlussrunde. Was ist denn eure konkrete, euer Horizont, euer politischer Horizont? Also, bei dir, Scholz, sag ich mal kurz, ich habe einen Vortrag von Frau Schalinke angehört, die hat eine Wertabfaltungstheorie. Ich habe dich, du redest so schnell, ich habe das jetzt nicht verstanden. Sorry. Ich habe einen Vortrag von Frau Schalinke angehört, ja. Wo so ein bisschen der Vorwurf durchklingt, dass du in der Wertabfaltungstheorie keinen wirklichen Horizont lieferst für eine Befreiung der Geschlechter oder so. Also dass es nur so irgendwie negativ ist, weil jede soziale Bewegung wäre entweder mit dem Wert Abspaltung behaftet oder also mit dem Patriarchat oder mit dem Kapitalismus behaftet. Da frage ich mich halt auch, was dein Horizont ist, weil das habe ich in der letzten auch nicht wirklich lesen können. Und auch bei dir, Lisa, also da habe ich, da habe ich das Gefühl, dass, also zurück zur zweiten Frauenbewegung habe ich so das Gefühl, oder so Gleichberechtigung der Frauen, aber vielleicht kannst du das nochmal erklären, genau. Und bei dir, Stefan, frage ich mich halt, also da kannst du vielleicht sagen, wieso du immer noch an der marxistischen, also am Marxismus festhältst, das im 21. Jahrhundert oder so anachronistisch erscheint. Und zuletzt noch, vielleicht, ich habe auch Rosa Luxemburg vorgestern gelesen und da war so ein Satz ungefähr, wo stand, mit Reformen kann man so die Gesetze ändern und mit der Revolution änderst du halt irgendwie die Gesamtstruktur der Gesellschaft vielleicht. Und so wie du davor sagst ja selber, dass im Kapitalismus ist die Herrschaft ja nicht mehr eine Herrschaft der Gesetze, sondern es ist ja eine abstrakte Herrschaft, es ist ja die Herrschaft der Ware zum Beispiel. Also vielleicht auch nochmal, also kann man ohne Revolution überhaupt eine Utopie sich denken? Ja, kann ich. Kurz. Wollen wir vielleicht wieder in der Folge, ja, okay, wie wir angefangen, okay, haben, dann, genau, dann würde Sarah beginnen. Dann ja, also ich würde mich auf jeden Fall nicht der zweiten Welle zuschreiben. Ich verteidige aber ihre Errungenschaften vor dem, was wir heute sehen. Und ich würde halt sagen, dass jetzt, und da hast du ja recht, dass die Frage nach der Bedeutung des Geschlechts unter ja auch dramatisch veränderten Bedingungen gar nicht beantwortet wurde. Also die Frauenbewegung hat sehr rückblickend, die zweite auch unter Alice Schwarzer, entweder opportunistisch oder politisch-strategisch, also Quote und so weiter, entschieden. Ja? Und heute wurde sie aber, also die Geschlechterfrage, so qualitätslosen Allmachtsfantasien, also irgendwelchen Omnipotenzfantasien, dass man alles sein kann, ja, unterstellt. Und die erste Frauenbewegung, die reagierte halt auf die falsche und auch ungerechte Neutralisierung von Frauen mit so einer Rekonstruktion gewissermaßen archaischer Weiblichkeit und kulminierte, wie ich es ja schon gesagt habe, in so einem weiblichen Essentialismus und so einer neuen weiblichen Geschichtsschreibung, die ich aber auch für falsch und utopisch befinde. Und die zweite, heute ja einflussreichere, will ja das Geschlecht überwinden oder sozusagen als soziale Konstruktionen entlarven, also etwas vollkommen Flüssiges, das jeder so nach Gusto bestimmen kann, wie er so will. Ja? Und gleichzeitig wird ja dem Essentialismus dort gehuldigt, wo es um Hautfarbe oder ethnische Identitäten geht. Und ich würde sagen, das ist halt eine Regression und das wird immer so als Fortschrittserzählung ins Feld geführt. Ich würde aber sagen, das fällt eigentlich hinter die Errungenschaften des Feminismus und auch nicht nur der zweiten Frauenbewegung, sondern des kompletten Feminismus eigentlich zurück, weil die tun ja immer so, als hätten sie das Rad neu erfunden, ohne sich sozusagen auf ihre Geschichte und auf die Ursprünge der Frauenbewegung rückzubeziehen. Und dagegen würde ich natürlich sozusagen den bürgerlichen, oder du kannst es marxist-konservativen Feminismus nennen, verteidigen, weil sozusagen ist dort ja auch Dinge erstritten wurden, ja, das Recht auf Selbstbestimmung, Mitspracherecht in der Politik, uneingeschränkter Zugang zu Bildung, qualifizierten Tätigkeiten, die Abschaffung des Paragraphen 218 und auch die Aufweichung des alten Scheidungsrechts. Das sind ja alles sozusagen Hauptforderungen, verwirklichte der zweiten Frauenbewegung und der Studentenbewegung. Und deswegen ist es auch wichtig, auf diese bürgerlichen Errungenschaften zu pochen, meiner Ansicht nach, weil die sind ja ihrer nunmehr queer-feministischen Nachfolgegeneration derart selbstverständlich, dass sie sich eben darüber großzügig ausschweigen und halt auf Abstand zu den abgehängten alten weißen Frauen oder was auch immer früherer Tage geht. Und jetzt, da würde ich schon sagen, dass ich da den konservativen Feminismus, ohne ihm anzugehören, aber doch verteidigen würde und für gewinnbringender befinde, insofern als er sich zumindest noch mit konkreten Frauenrechten auseinandersetzt. Und das sehe ich halt in den Queer Studies nicht, da werden halt Doktorarbeiten geschrieben über das empowernde Potenzial der Farbe Pink oder Buffy oder so, also totaler, ja, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Also ich wollte es noch dazu sagen, das Problem ist natürlich, ob es um Identitäten geht oder ob es um die Kritik rassistischer, sexistischer, antisemitischer und antiziganistischer Diskriminierung geht. Also wo man sich eben, wo man sich nicht auf Identitäten bezieht, sondern auf die Kritik der Diskriminierung. Das wäre ein Zugang, den ich wählen würde. Aber jetzt zu der Frage mit der Koschka linker Hand und mit der, dass ich also irgendwie so theoretisch bin und dass ich irgendwie keinen Handlungs- oder Utopie-Horizont habe. Ich meine, ich habe das in vielen Artikeln geschrieben und auch in der Jungle World in Interviews und so weiter angebracht, dass ich irgendwie nicht glaube, dass jegliches praktisches Engagement des Teufels ist oder sowas und dass ich da gar nichts damit zu tun haben will. Ganz im Gegenteil, ich glaube irgendwie, zum Beispiel dieser Kampf irgendwie, dass Care-Arbeiten anerkannt und besser bezahlt werden und die Arbeitsbedingungen da besser werden müssen und so, das wäre ja Quatsch zu sagen, da macht man nichts. Oder irgendwie zum Beispiel auch ganz zentral und wichtig ist Antifa-Arbeit oder auch so ein kritisches Klima-Engagement oder sowas. Wogegen ich mich wende, das ist das, dass man Praxis hypostasiert und dass man irgendwo überhaupt so einen Standpunkt, meiner Meinung nach ist die ganze Linke ist momentan ziemlich im Eimer, die ganze Gesellschaft ist ziemlich im Eimer und also versinkt sozusagen in der Regression, wenn man so will, und es ist eine Restauration im Gange und irgendwie wir brauchen da erst einmal, wir müssen ja erst einmal auch gucken, was passiert denn da eigentlich, woher kommt denn das überhaupt, mit was hängt das zusammen? Also und wo ich irgendwie halt schon ganz im Sinne der kritischen Theorie sagen würde, dass man sich eben nicht irgendwie so zum Anhängsel so einer politischen Praxis machen darf, sondern diese politische Praxis ist ja selber auch oft affirmativ. Wie du jetzt gesagt hast, irgendwie Poltanski, Chapelot und so, mit Selbstverwirklichung und mit dem Ganzen und Kreativität, das war ja selber irgendwie was, was sozusagen dann auf der kapitalistischen Agenda gestanden ist. Und da sehe ich halt manche Sachen jetzt schon auch in der Frauenbewegung, die ich halt problematisch finden würde. Und ich habe jetzt auch in dem Sinne nicht einen utopischen Entwurf. Ich meine, ich kann euch halt irgendwie ein paar Gemeinplätze, kann ich sagen. Ich will, dass alle Menschen gleichberechtigt sind. Ich will, dass Solidarität herrscht. Ich will, dass die Aneignungsverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse sich ändern. Ich will nicht mehr irgendwie verdinglicht werden zur Ware innerhalb von der kapitalistischen Gesellschaft und so weiter und so fort. Da kann ich euch jetzt jede Menge irgendwie Phrasen da daher beten. Also das wird ja auch gemacht in den ganzen feministischen Konzepten irgendwie, da irgendwie ein Schlagwort, die erjagt das andere und so. Und so will ich das halt auch sehen. Und irgendwie, was mich da kolossal aufregt, das sind dann irgendwie so diese ganzen Comments-Geschichten irgendwie, wo da irgendwie so mit Menschenliebe und irgendwie mit all dieser falschen Menschenleid dann da. Und wenn man sich das dann einmal anguckt, irgendwie, das ist eine Doppelmoral und ein informelles Herrschaftsverhältnis, das dann aber nicht mehr irgendwie so thematisiert werden kann, weil das ja alles angeblich schon immer so nett und so gleichberechtigt ist. Also jetzt, und da denke ich halt schon, was auch wichtig ist mit der abstrakten Herrschaft, das hast du ja auch angesprochen. Also so bei der Koschka linke Hand und bei der Phase, bei der Outsider Box, bei der Erfahrungs-Outsider Box ist es ja auch so, dass die heißt ja nicht umsonst Erfahrung. Und ich denke halt, man muss jetzt schon einmal irgendwie auch sehen, dass Erfahrung selber was ist, irgendwie was gesellschaftliche Bedingungen hat und wie man was empfindet. Das sagen die zwar auch, aber trotzdem ist es dann bei den Outsider-Boxlerinnen trotzdem irgendwie so was ontologisch Gesetztes und irgendwie so in allerletzter Instanz nicht mehr so Hinterfragbares. Und da denke ich mir, gibt es natürlich dann schon auch so Probleme, dieser Bezug auf die konkreten Menschen, auf die gelebten Realitäten oder sowas, da da beziehen sich zum Beispiel auch so Querdenker-Arschlöcher drauf. Also irgendwie, und diese Erfahrung kann man nicht einfach, das wird ja dann oft so umgesetzt, irgendwie, der Bauch hat das Recht, das Ressentiment hat das Recht. Und ich glaube, da muss man ganz vorsichtig sein. Das meinen die Outsiderbox-Leute bestimmt nicht, aber unfreiwillig kann das dann einer bestimmten Tendenz zuarbeiten. Okay, dann stellen wir noch. Okay, ich versuche erstmal die Frage des Panels abzurunden und dann noch die Frage des ich glaube, das Geschlecht ist nicht konstruiert, aber es ist produziert. Es ist durch gesamtgesellschaftliche Arbeit von Menschen produziert. Und es wurde angesprochen, es gibt die historische Veränderung, darüber soll ich nochmal was sagen, haben die zwei anderen Sprecherinnen auf dem Podium so ein bisschen bemängelt. Und erwähnt wurde der prozessierende Widerspruch. Adorno, wenn wir jetzt schon bei ihm waren, den ganzen Abend, spricht vom männlichen Charakter, den die Menschheit sich im Verlauf ihrer Geschichte geschaffen hat, und spricht davon, dass absolute Männlichkeit in absolute Weiblichkeit umschlägt. Und ich glaube, damit tut der was scheinbar unverständlich aus, was in der Realität relativ unverständlich ist. Denn schauen wir uns doch mal die konkreten Veränderungen an. Also Roswitha hat das Thema Schwangerschaft angesprochen. Niemals in der Geschichte der Menschheit gab es eine Situation wie zum Ende des 20. Jahrhunderts. Es gab keine Geburtenregelung in diesem Sinne, wie es durch industrielle Gesellschaft und aufklärerisches Denken möglich geworden ist. Das hat auch die zweite Welle des Feminismus hervorgebracht. Und da würde ich einfach nochmal zurückgehen, die zweite Welle des Kapitalismus, des Feminismus war mindestens genauso vom Kapitalismus beeinflusst, wie es heute Gender ist. Geburtenregelung, Frauen in Arbeit, neue Gesetze für Familien. Das waren die Bedürfnisse des Kapitalismus seinerzeit. Jetzt gucken wir aber darauf zurück, und es hat so einen angenehmen Schein, ja, da sind diese Freiheiten gekommen. Ja, aber weshalb sind sie gekommen und inwiefern sind sie denn gekommen? Also wie gesagt, ich glaube, Abtreibung in Afrika und in Asien ist auch ein bisschen was anderes als bei uns. Da kommt wieder das Problem hinzu, wir leben in der internationalen Welt. Ja. Also Utopie ohne Revolution und weshalb Marxismus? Ich glaube, das Problem ist eher Revolution ohne Utopie. Das ist das, worin wir leben. Wir leben in der bürgerlichen Revolution immer noch. Wir machen unsere Gesetze, da ist kein Gott, der sie uns vorschreibt. Und in der industriellen Revolution. Wir können vom Laser Dinge machen lassen, wo Leute früher Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht für gearbeitet hätten. Innerhalb von einer Stunde. Die Revolution läuft. Das Problem ist, dass sie keine Utopie und keine Führung hat. Und genau das ist für mich das, was für Marxismus ansteht. Auf der einen Seite die Utopie, dass in den Umständen, in diesem Widerspruch, die Utopie schlummert, und auf der anderen Seite die Idee, dass es dafür eine bewusste Führung der Kräfte braucht, die Unbehagen in diesem System verspüren, so weil sonst dieses Unbehagen einfach weiter das Elend reproduzieren wird, in dem wir uns befinden. Und ich sehe mich nicht als Marxist, weil ich das Proletariat nicht organisiere, die Revolution nicht bewusst führe. Was ich tun will, ist zu erinnern an das, was Marxismus einmal war, weil ich glaube, dass ohne keine Utopie möglich ist und wir dann diese ganzen Gespräche nicht mal mehr führen können, was auch schon nur ein relativ schmaler Ersatz für den Versuch des Marxismus ist, diese Probleme tatsächlich schaffend als Gattungswesen zu überwinden. Okay, und damit Applaus auf den Boden.